Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Omega Tour Nord, September 2010. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. Und zwar einem weiteren Teil unserer Omega Tour Nord, die wir im September 2010 gemacht haben. Dieses Mal geht es um Seehunde. Und zwar waren wir im Ort Norden Norddeich und haben uns dort die Seehundstation Nationalparkhaus angeschaut. Unser Gesprächspartner war Peter Liener und er wird sich gleich noch selber vorstellen. Die Episode ist so aufgebaut, dass der erste Teil ein reiner Interviewteil ist. Den haben wir bei Peter Liener im Büro aufgenommen. Anschließend sind wir noch zusammen in der Seehundstation herumgelaufen und haben uns die verschiedenen Einrichtungen vor und hinter den Kulissen angeschaut. Als erstes also der reine Gesprächsteil. Mein Name ist Peter Linau, ich bin der Leiter der Seehundstation Nationalparkhaus Norden-Norddeich. Wir befinden uns gerade in dieser Institution und zu einem Zeitpunkt, der eigentlich für uns einer der schönsten Zeitpunkte ist. Wir sind nämlich zurzeit in der Lage, unsere Arbeit, die wir saisonal jedes Jahr vollbringen, zu beenden. Das heißt, wir bringen die Seehunde jetzt im Herbst wieder raus ins Wattenmeer. Mhm. Und vielleicht nochmal ganz kurz zu der Station hier. Also die besteht eben, oder die Seehundstation ist nicht der einzige Teil von diesem Nationalparkhaus. Die Seehundstation existiert seit 1971. Dort wurde sie gegründet in Norden. Ein kleines Gebäude wurde am Norderschwanenteich errichtet und eine Handvoll Jäger hat sich damals Gedanken darüber gemacht, was man mit jungen, verwaisten Seehunden machen kann. Die Seehundpopulation war ziemlich am Boden und man hat eben versucht, durch erste Aufzuchtversuche diese Population zu stützen. 1980 wurde es dann so groß und der Tierbestand auch so hoch, dass wir nach Norddeich gewechselt sind, in das Gebäude, in dem wir uns jetzt hier befinden. Und dann hat sich das weiterentwickelt. 1986 wurde der Nationalpark eingerichtet und 1993 wurde dann im Gebäude der Seehundstation ein Nationalparkzentrum hinzugefügt, okay. Durch die Stadt betrieben. Und seit dem Jahre 2006 hat die Seehundstation das Nationalparkhaus noch integriert. Also wird auch komplett von diesem Verein zur Erforschung und Erhaltung des Seehundes, das ist der Trägerverein dieser Institution, betrieben. Mhm. Wie groß ist das hier? Wie viele Mitarbeiter haben Sie? Wie viele Tiere sind hier so über den Sommer? Also insgesamt haben wir 13 festangestellte Mitarbeiter, 4 Tierpfleger alleine für den Bereich Vogelpflege und Meeressäuger, 2 festangestellte Biologen für den Bereich Umweltbildung. Da helfen noch 2 Teilnehmerinnen im FÖJ und additiv für die Einrichtung sind 6 Zivildienstleistende dabei, 30 geringfügig Beschäftigte, ca. 20 Praktikantinnen per anno und zusätzlich, ganz, ganz wichtig, über 50 ehrenamtliche Mitarbeiter, die an der gesamten Küste verteilt sind, die nämlich draußen die Arbeit für uns tun. Mhm. Sie haben jetzt gerade gesagt Vogelpflege, das heißt, es gibt hier auch Vögel? Ja, wir haben 2 Standorte. Einmal die Seehundstation Nationalparkhaus in Norddeich selbst und das Valoseum, was ca. 5 Kilometer östlich von Norddeich liegt. Dieses Gebäude hat auch noch eine Vogelpflegestation, die nicht öffentlich zugänglich ist. Es hat sich so im Laufe der Zeit ergeben, dass eben ganz viele Leute sagten, da wo wir Seehunde unterbringen könnten, kann man auch Vögel hinbringen, die verletzt sind. Und 1996 wurden wir auch anerkannte Vogelpflegestation und sind dann eben für die gesamte niedersächsische Küste für verunfallte, verölte oder irgendwie verletzte Vögel verantwortlich. Mhm, okay. Gut, heute soll es ja hauptsächlich um die Seehunde gehen. Vielleicht sprechen wir da mal ganz allgemein drüber. Also ich habe schon gelesen, die Seehunde gehören tatsächlich zu den Hundeartigen, was mich erstaunt hat. Das heißt, Seehunde und Hunde sind jetzt biologisch relativ eng verwandt. Ist das so? Es sind auch Säugetiere. Ja, nein, sie sind nicht so nah beieinander. Wir haben also die Aufteilung in 3 verschiedene Robbenarten. Da geht es eigentlich schon los. Da haben wir Walross, die Ohrenrobben und die Hundsrobben entsprechend. Und das ist eigentlich der ursprüngliche Stamm. Natürlich ist eine familiäre Verwandtschaft noch auch mit Hunden da, aber genauso wie mit den Mardern. Also da tut sich das nicht viel. Okay, aber ein Seehund ist auf jeden Fall auch ein Säugetier logischerweise und auch ein Raubtier. Ja, der, wie es immer so schön genannt wird, Top-Predator, den wir im Wattenmeer haben, neben der Kegelrobbe. Seehunde sind die Spitze der Nahrungskette. Wenn wir aber von Robben reden, wir haben im niedersächsischen Wattenmeer oder im europäischen, kann man sagen, 2 Robbenarten. Die Hauptrobbenart sind die Seehunde, Phoca vitulina. Das sind also Hundsrobben, die circa 120 bis 150 Kilogramm schwer werden, Individualisten sind. Die liegen zwar in Rudeln zusammen auf Sandbänken, aber das nur aus Schutzgründen, Schutz der Gruppe. Jedes Tier hat einen eigenen Individualabstand von 1,5 bis 2 Meter. Die zweite Robbenart sind die Kegelrobben, bis zu 300 Kilogramm schwer und eine ganz andere Verhaltensweise, nämlich soziale Gruppierung, Haremsbildung und dementsprechend viel agiler und aktiver als die Seehunde. Ah ja. Davon haben wir, also bei Seehunden kann man sagen, knapp 7000 Tiere im gesamten Wattenmeer und Kegelrobben sind gezählte 200 mit aber sehr steigender Tendenz. Mhm. Wenn Sie jetzt sagen Wattenmeer, welcher Bereich ist das? Immer das niedersächsische Wattenmeer. Also das europäische Wattenmeer ist einfach von Den Helder bis nach Esbjerg, also von den Niederlanden über das niedersächsische, hamburgische, schleswig-holsteinische Wattenmeer und dann kommt das dänische bis Esbjerg ungefähr geht es. Und wenn ich über Seehunde und Kegelrobben spreche, dann immer über unseren Einzugsbereich und der geht eben vom Dollard oder Emden bis zur Elbmündung, Cuxhaven, aber auch die Estuarien hinein und Flussmündungen hinein, bis nach Stade zum Beispiel, Papenburg. Also es gibt Tiere, die auch dorthin wandern in den okay. Flüssen. Bremen, Oldenburg, überall haben wir Seehundsichtungen und zum Teil sogar auch mit Jungtieren und dementsprechend eigentlich das komplette niedersächsische Küstengebiet. Und ein bisschen Binnenland. Okay. Und die Kegelrobben und die Seehunde kommen aber im gesamten europäischen Wattenmeer vor. Ich glaube, ja. Zum Teil auch in der Ostsee, oder? Also Ostsee, dänische Ostsee auf jeden Fall. Also das Kattegat, Skagerrak ist mit Seehunden besetzt. Dann hört es aber ziemlich schnell auf. Also schleswig-holsteinische Ostsee sind Seehunde seltene Gäste und auch Kegelrobben. Und die Kegelrobben selbst kommen jetzt aus dem Bereich Litauen, Polen, so langsam wieder Richtung Mecklenburg-Vorpommern von Osten nach Westen gezogen. Mhm, sind okay. Aber keine größeren Kolonien im Ostseebereich vorhanden. Ja, vielleicht noch eine Sache zu den Begrifflichkeiten. Also so als Laie spricht man ja oft einfach von Robben und verwechselt das auch so mit Seehunden. Aber Robbe ist der Überbegriff und Seehund ist eben eine bestimmte Art. Richtig, also die Robben sind, wie ich eingangs sagte, eingeteilt in Walrosse, Ohrenrobben und Hundsrobben. Walross ist klar, die haben die großen, die Bullen, die großen Eckzähne. Ja. Antje vom NDR war ein Walross. Die Ohrenrobben sind ganz, ganz häufig verwechselt, eben auch durch Medien. Das sind gerade diese kalifornischen Seelöwen. Die haben ganz kleine Ohrmuscheln, deswegen heißen sie auch Ohrenrobben. Bewegen sich aber ganz anders fort auch als Seehunde. Mhm. Die sind nämlich in der Lage, auf ihren Vorderflippern richtig zu laufen. Und Seehunde und Hundsrobben, die wir jetzt haben, die können sich nur raupenartig fortbewegen. Ja. Das heißt, sie ziehen den Körper zusammen und drücken sich dann immer mit dem Bauch wiederum ab, um sowas vorwärts zu kommen. Sie können also nicht richtig laufen. Und das, was man eben im Zoo oder manchmal auch im Zirkus sieht, das sind immer Seelöwen, weil die können sich ja so auf ihre Vorderflossen aufstützen. Ja, maßgeblich sind es diese kalifornischen Seelöwen. Ja. Wie groß oder wie schwer so ein Tier wird, hatten Sie schon gesagt, also gute 100 Kilo? Ja, 130 bis 150 Kilogramm mhm. kann Seehundrüde werden, eine Seehündin zwischen 90 und 120 Kilogramm und Kegelrobben, Weibchen 200 bis 230 Kilogramm und die Bullen 250 bis 300 Kilogramm. Mhm. Und wie alt werden die Tiere? Sehr, sehr unterschiedlich. Also das ist auch schwer zu sagen. Im Zoo bis zu 41 Jahre. In freier Wildbahn haben wir jetzt markierte Tiere gehabt, die auch 31 Jahre alt wurden, aber man schätzt ungefähr eine Alterserwartung in freier Wildbahn von bis zu 25 Jahren. Sie haben ja vorhin gesagt, die Seehunde sind hier die Spitze der Nahrungskette. Heißt das, die sterben dann einfach an Krankheiten oder an Altersschwäche oder gibt es auch natürliche Feinde? Nein, natürliche Feinde haben wir im Wattenmeerbereich nicht. Ein natürlicher Feind wäre zum Beispiel ein Schwertwal oder auch Orca genannt. Ist tatsächlich im Jahre 2010 in den Niederlanden ein Orca mal aufgetaucht. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt davon gehört habe. Aber die leben hier nicht im Wattenmeer. Auch die Nordsee ist schwierig für Wale, weil es ein Flachmeer ist. Sie haben also Schwierigkeiten, sich zu orientieren. Mhm. Wir haben zwar Tümmler, ab und zu auch verschiedene Delfinarten, die hier vorkommen. Aber alles andere, was dann größer ist, das sind tatsächlich Irrläufer, die dann zu uns kommen. Also insofern ist tatsächlich kein natürlicher Feind im Wattenmeer vorhanden. Und gejagt werden dürfen die Tiere auch nicht? Nein, die Tiere wurden bejagt in den Niederlanden bis 1962. Und im deutschen und dänischen Bereich wurde Anfang der 70er Jahre die Jagd sukzessive eingestellt. Aufgrund vom dezimierten Bestand vermutlich. Ja, es wurde damals davon ausgegangen, dass eventuell die Jagd auch da teilhaben könnte, weil der Bestand sehr gering war zu dem Zeitpunkt. Ganz interessanterweise ist aber in den Niederlanden von 62 bis fast 1980, also fast 20 Jahre lang, der Bestand auch nach Einstellung der Jagd weiterhin gesunken. Mhm. Und auch im deutschen Wattenmeer ist nach Einstellung der Jagd circa 8 bis 10 Jahre lang nichts passiert. Also es kann nicht alleiniger Faktor gewesen sein. Das ist ja eine Abschussplanung damals gewesen. Also es sollte eine nachhaltige Nutzung sein. Wahrscheinlich ist es, dass durch PCBs, DDT-Einträge, Dünnsäureverklappung und eben die schlechte Qualität des Wassers in den 60er und 70er Jahren die Fertilität der Seehunde, also die Fortpflanzungsfähigkeit, stark gelitten hat. Und dass es eben relativ lange gedauert hat, nachdem diese Einträge langsam reduziert bzw. verboten wurden, bis dann tatsächlich der Bestand sich auch sehr, sehr gut erholt hat. Das mit dem PCB, das habe ich schon irgendwo gelesen. Wo kommt denn der Stoff her? Landwirtschaft? Und? Aus Kunststoffen, Kunststoffproduktion. DDT-Eintrag ist Landwirtschaft tatsächlich gewesen. Damals war das noch das Maßgebliche und diese gesamte Kunststoffproduktion produziert auch diese PCBs. Also über die Abwässer, die dann über die Flüsse ins Meer gelangen. Richtig. Und in die Fische vermutlich und damit in den Seehund. Immer in die Nahrungskette, ja. Das ist ja vom Phytoplankton geht's los. Das Zooplankton frisst das, dann haben wir Kleinkrebschen und so entsteht entsprechend die Nahrungskette und die Schadstoffe kumulieren. Immer der es frisst, hat ein bisschen mehr und der Seehund deswegen am allermeisten, weil er als, nennt sich Nahrungsgeneralist, also er frisst alles gerne, dass er eben tatsächlich von jedem kleineren Tier die Schadstoffe in sich aufnimmt. Ja, wenn Sie sagen, er frisst alles gerne, aber er frisst nur Fisch, oder? Also keine Pflanzen? Keine Pflanzen, nein. Ja. Nein, er ist Fischfresser, aber er nimmt auch gerne mal, in Ostfriesland heißt es Granat, also Krabben, Garnelen, Sandaale, kleine Fische, Plattfische sind eigentlich seine Lieblingsnahrung, aber er geht auch gern mal an Hering oder auch sogar an Kabeljau. Mhm. Und dann aber immer lebenden Fisch, also ist kein Aasfresser. Absolut richtig. Okay. Er frisst ausschließlich Frischware. Und wie wird die Nahrung erbeutet? Ja, wir haben keine karibischen Verhältnisse im Wattenmeer. Wenn man sich das anguckt, es ist sehr sedimentreiches Wasser, sehr nahrungsreich und zum Teil auch sehr veralgt, weil es im Wattenmeer im Sommer auch ziemlich warm werden kann. Und das sind ja nur Flachwasserzonen, die sich dort dann immer Protide bilden. Das heißt, mit den Augen kann er nicht so viel werden. Die Nase verschließt er, hören kann er seine Nahrung auch nicht und deswegen hat er seine Barthaare, die sogenannten Vibrissen, besonders intensiv ausgebildet. Also eine sehr, sehr hohe Sensitivität. Und es ist im Zoo Köln herausgefunden worden, dass ein Seehund die Schwimmspur eines Mini-U-Bootes, also entsprechend eines Nahrungsfisches, fast 15 Minuten, nachdem dieser Fisch oder das U-Boot entlang geschwommen ist, noch ausarbeiten kann. Also das ist eine fantastische Sinnesleistung und dementsprechend hat er auch überhaupt gar kein Problem, in diesen diesigen Verhältnissen, ohne optisch seine Nahrung zu erkennen, diese dann eben zu erfüllen, zu ertasten mit dem Barthaaren und sie dann zu schnappen. Okay, weil ich wollte gerade sagen, als Sie gesagt haben Barthaare, dann kann er ja nur das in seiner unmittelbaren Umgebung wahrnehmen, aber dann schwimmt der einfach dem Fisch hinterher, so lange bis er ihn eingeholt hat. Richtig, beziehungsweise schreckt er dann die Plattfische, die sich im Sand einbuddeln, durch tiefe Schwimmen auf und in dem Augenblick, wenn sie dann flüchten, dreht er sich, schnappt sie. Ja, und dann werden die einfach so runtergeschluckt. Ja. Der Seehund ist prinzipiell zu faul zum Kauen. Der hat wahrscheinlich auch gar nicht die richtigen Zähne dafür, oder? Nein, hat er nicht. Ganz deutlich sind beim Seehundgebiss ausschließlich Reißzähne zu sehen und er zerteilt dann große Fische nur in große Brocken, die er dann ohne weiteres durch einen sehr dehnbaren Schlund runterschlucken kann. Mhm. Was weiß man denn über die Lebensweise der Tiere und woher weiß man das? Also wir haben es schon gelernt, das sind Einzelgänger, auch wenn man sie oft in Gruppen sieht. Was weiß man sonst noch? Also zum Nahrung finden müssen sie offensichtlich sich im Wasser bewegen, aber sind die mehr an Land, mehr im Wasser? Was weiß man sonst noch? Also es gibt verschiedene Forschungen zum Seehund und was ganz interessant ist, ist eine sehr saisonale Veränderung in seiner Lebensweise. Der Seehund frisst sich im Winter das notwendige Fett, den sogenannten Blubber, an. Da ist er viel draußen auf See. Von 3 bis 16 Tage gehen seine Jagdbeutezüge. Er ist in der Lage, auf hoher See zu schlafen, wenn es ganz ruhig sein sollte, in der waagerechten, ansonsten aber auch in der senkrechten, sinkt dann ab. Und wenn er unten am Boden angekommen ist, dann macht er ein paar Flipperschläge, geht wieder an die Wasseroberfläche, atmet kurz und sackt dann wieder ab. Das ist tatsächlich eine Tiefschlafphase beim Seehund, was wir sogar bei unseren Tieren hier in dem Becken auch beobachten können. Er hat Gesamtjahresaufenthalt im Wasser von fast 80%. Das ist maßgeblich im Winter so. Im Mai beginnt er langsam das Wattenmeer wieder zurückzuerobern, weil ab Ende Mai, Anfang Juni die Jungtiere geboren werden. Die Jungtiere werden ausschließlich an Land geboren. Und er hat sich hier im Wattenmeer angepasst, dass er also trockenfallende Platten, Sandbänke annimmt, gerade diese Muttertiere, zum Beginn des Niedrigwassers, sie dann eine Sturzgeburt einleitet und ein schwimmfähiges Jungtier dort zur Welt bringt. 4 bis 7 Wochen dauert dann die Säugephase und in dieser Zeit ist ein Mutter und ein Jungtier auf jeden Fall auf Sandbänke angewiesen. Mhm. Das heißt, der Sommer über ist das Wattenmeer Haupthabitat oder Hauptökosystem, wo sich diese Tiere aufhalten. Das heißt, gesäugt wird auch an Land? Auch an Land. Mhm. Säugung ist auch an Land. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass dort immer auch viel Ruhe herrscht, dass sie eben nicht unterbrochen werden in der Säugephase. Parallel dazu die Tiere, die jetzt nicht mit der jungen Aufzucht beteiligt, also an dieser beteiligt sind. Die Papis kümmern sich nämlich überhaupt nicht um die Jungtiere, sind polygyn und decken die Seehündin und danach ist das alles wieder egal. Aber auch gerade subadulte und adulte männliche Tiere oder auch nicht führende Weibchen oder noch nicht fortpflanzungsfähige Weibchen liegen alle im Sommer auf Sandbänken, weil sie die Sonne brauchen, um Vitamin D durch Sonneneinstrahlung zu bilden. Denn in dieser Zeit, auch von Juli bis circa Anfang September, findet ein kompletter Haarwechsel bei den Tieren statt. Mhm. Und das heißt, fast alle Tiere sind zu diesem Zeitpunkt an Land zu finden. Da kann es auch sein, dass sie mehrere Tage an Land sind und nur ganz kurze kleine Ausflüge ins Wasser unternehmen. Also da ist ein sehr viel höherer prozentualer Anteil des Landlebens des Seehundes zu beobachten. Wenn man sich im Winter das Wattenmeer anguckt, sich vorstellt, wie der letzte Winter war, es war zum Glück nicht sehr stürmisch, aber eben sehr kalt, auch bei uns, dann bleiben die Seehunde aus energieeffizienten Erwägungen auch sehr gerne mal im Wasser, weil es wärmer ist als die Luft. Ja. Ne? Draußen würden sie auskühlen und im Wasser ist es angenehmer. Also der Seehund entscheidet dann individuell, ob er sich mal auf eine Sandbank legen möchte oder lieber im Wasser bleibt. Ja. Und das mit dem Haarwechsel, das, also der Seehund kann schon schwimmen, während er sein Haarkleid wechselt, nur kühlt er halt sehr schnell aus, vermutlich. Nicht mal das, aber er braucht eben die Sonneneinstrahlung, damit dieser Haarwechsel gut funktioniert. Ach so, okay, ja, das ist einfach zur Bildung der neuen Haare, braucht er das Vitamin D. Ja. Okay, okay. Ach so, und das mit dem Auskühlen ist wird vermutlich eher durch die Fettschicht verhindert, oder? Und weniger durch die Haare. Ja, er verliert aber auch 30-40% seines Fettes im Sommer. Okay. Na, also tatsächlich für die Jungenaufzucht und die Paarungszeit, die dann direkt nach der Jungenaufzucht stattfindet, die ist also dann im August, wenn die Jungtiere werden abgebissen von der Mutter und wenn sie dann auf der Sandbank liegt, schwimmen die Männchen bullernd, also Wasserblasen ausstoßen vor den Sandbänken hin und her. Das ist das Paarungsgehabe des männlichen Seehundes und dann entscheidet die Seehündin, ob der interessant für sie ist. Das ist dann der zweite Faktor, wo Energie verbraucht wird. Na? Also Haarwechsel, Jungenaufzucht und Paarung findet alles in diesen paar Sommermonaten statt. In dem Zeitraum brauchen sie deswegen viel Ruhe und fressen relativ wenig und das ganze Winterhalbjahr bis ins Frühjahr hinein nehmen sie maßgeblich zu. Mhm. Ich habe irgendwo gelesen, dass nach der Paarung die Bildung des Embryos irgendwie 2 Monate ausgesetzt ist und dass es dann erst losgeht, stimmt das? Ja, das ist richtig. Es gibt eine sogenannte Eiruhe. Aus taktischen Gründen machen das Marderartige, also sowohl der Steinmarder als auch Rehe, als auch Seehunde, die haben eben im Sommer die Paarungszeit und wenn es dann nur ein 11-monatiger Embryonalentwicklungszyklus wäre, dann würde sich das immer nach vorne versetzen und sie würden dann in einen Zeitraum kommen, der eben wahrscheinlich aus klimatischen Bedingungen sehr, sehr schwer für die Tiere wäre. Für die geborenen Jungtiere, wenn sie dann im Frühjahr oder vielleicht sogar im Spätwinter gesetzt würden. Und um diese Zeit auszugleichen und eben in so einen optimalen Zeitraum hineinzukommen, gibt es diesen Stopp der Keimentwicklung, die Embryonalruhe. Und warum ist dann die Paarungszeit nicht einfach später? Das müssen Sie die Seehunde fragen. Okay, ja. Also andere Tierarten machen das. Sie paaren sich eben dann Ende September bis November und dann haben sie genau 11 Monate oder 10 bis 11 Monate Zeit, bis dann die Jungtiere auch im Sommer geboren werden. Und die, die sich eben früher paaren, evolutionäre Entwicklung, die haben sich diese Eiruhe ausgedacht. Ja. Und kommt dann ein Muttertier jedes Jahr auf die gleiche Sandbank, um sein Junges zu kriegen? Oder wie weit wandern die auch im Winter? Ja, jetzt wird es eben schwierig. Seehunde sind Meeressäuger und wie ich eingangs sagte, eben Großteil ihrer Zeit auch im Wasser. Mhm. Und sie sind schwer individuell zu unterscheiden. Wenn sie nass sind, ist es ganz, ganz schwer. Wenn sie trocken sind, kann man anhand spezifischer Fellzeichnungen schon erkennen, was es für ein Tier ist. Es werden immer wieder telemetrische Untersuchungen gemacht, Satellitentelemetrie. Das heißt, wird eine bestimmte Gruppe gefangen. Die bekommen einen Sender auf den Rücken geklebt, aufs Haar, und werden dann telemetrisch untersucht. Ja. Sehr, sehr spannend. Funktioniert aber nur bis zum nächsten Haarwechsel. Ja. Sodass man eigentlich nie einen längeren Zeitraum als 9 bis 10 Monate zur Verfügung hat, um das Dasein eines Seehundes nachzuvollziehen. Dementsprechend kann man aus diesen Untersuchungen keine Schlüsse ziehen, ob nun eine Seehündin wieder den gleichen Standort zum Beispiel einnimmt. Und deswegen ist ein großer Fehlbedarf an Forschung. Man muss also wirklich ein Monitoringprogramm einrichten, was wir begonnen haben mit einer Kamera auf Norderney, wo dann dauerhaft Seehunde auch beobachtet werden. Der Standort dieser Kamera auf Norderney ist allerdings einer, wo keine Seehündin die Jungtiere zur Welt bringen. Der ist zu exponiert, da ist zu viel Bewegung, Schiffsverkehr, Besuchsverkehr, sehr viel Störungsintensität. Und dementsprechend kommen die Seehund-Mutter-Jungtier-Verbände erst, wenn die Jungtiere mindestens 10 bis 14 Tage alt sind, dorthin. Mhm. Und unser Ziel ist es, dass wir auch in Wattmeerbereichen, wo viele Jungtiere geboren werden, visuelle Kontrolle machen können. Und das geht einfach in diesem gezeitengeprägten Ökosystem ausschließlich durch automatisierte Kameras, die über an Pfählen oder auf Schwimmflößen oder Ähnlichem, was man sich noch überlegen muss, dann dort installiert werden, wo es eben auch zur Geburt kommt. Und erst dann könnte man versuchen, individuell die Tiere zu differenzieren und auch nachzuvollziehen, ob sie wiederkommen. Warum möchte man das wissen, ob die jedes Jahr wiederkommen? Es ist natürlich eine Teilbetrachtung, die wir jetzt hier zum Beispiel in Niedersachsen machen. Deswegen gibt es auch ein trilaterales Seehundabkommen oder einen Wattenmeerplan, und dort gibt es eine trilaterale Seehund-Expertengruppe, weil diese Gesamtpopulation im europäischen Wattenmeer von Interesse ist. Und man kennt kaum das Wanderverhalten. Wir wissen sehr wohl durch die Markierung, die wir an unseren Seehunden vornehmen, bekommen eine Flossenmarke und einen Transponder-Chip implantiert, dass wir Tiere haben, die nach Dänemark hochgehen und auch bis nach Frankreich wandern. Rotterdam hatten wir 3 Meldungen in den letzten 3 Jahren. Also es sind Jungtiere unterwegs, aber ob jetzt gerade subadulte Tiere versuchen, sich neue Reviere zu erschließen oder auch Adulte wandern oder ob die dann den gleichen Standort, den sie schön finden, den sie als ihr Habitat angenommen haben, weiterhin nutzen, das ist noch nicht sicher wissenschaftlich dargestellt. Und es gibt Wanderungen, definitiv, aber in welcher Größenordnung und wie groß der Austausch zwischen diesen Teilpopulationen ist, das ist noch nicht bekannt. Seehunde kennen keine Ländergrenzen, und dementsprechend muss man da eben auch in diesem trilateralen Abkommen miteinander kooperieren und versuchen, dann über die Grenzen hinweg Forschung zu betreiben. Was Sie gerade angesprochen hatten mit diesem Transponder-Chip, das ist so wahrscheinlich auch sowas, was man von Haustieren kennt. Das kann man aber dann nur identifizieren, wenn man das Tier, also wenn das stirbt und dann tot gefunden wird oder wenn man das wieder einfängt. Oder das kann man nicht aus der Ferne dann irgendwie lokalisieren. Ganz hervorragend, ja. Das ist genau, dieser Transponder-Chip ist ausschließlich zum Wiedererkennen bei Todfund. Das war sehr hilfreich nach den Staupe-Epidemien, die wir 1988 und 2002 hatten. 1988 gab es nur Flossenmarken, aber 2002 sind alle Tiere, die wir in der Station hatten, bereits geschippt gewesen. Und so konnten wir auch den Anteil der Tiere, die dann während dieser Staupe verstorben sind, wieder nachvollziehen, weil alle Tiere abgescannt wurden. Und in verschiedenen Forschungsprojekten gibt es ja wiederum Wildfänge, und auch diese Tiere werden geschippt. Und so hat man immer die Chance, dass jedes Tier, was auf irgendeine Art und Weise mal in Menschenhand war, später nachzuvollziehen. Aber erst, wenn man es auch wieder in der Hand hat. Ja. Die einzige Chance, das Leben des Seehundes nachzuvollziehen, ist eben die eingangs erwähnte Satellitentelemetrie, die allerdings nur bis zum Dreivierteljahr funktioniert. Und was hat man daraus gefunden? Wie weit wandert ein Seehund im Laufe eines Tages, um seine Fische zu finden? Ja, also das gibt es ganz, ganz interessante Ergebnisse aus diesen telemetrischen Untersuchungen. Und zwar das, was früher gedacht wurde, dass die Seehunde dauerhaft in der offenen See leben würden im Winter, weil man relativ wenige im Wattenmeer gesehen hat. Das ist so nicht richtig. Sie sind also zwischen 3 und 16 Tage auf Jagdfang, halten sich dann aber auch sehr lange wiederum zum Pausieren auf den Inseln auf. Helgoland-Düne ist ein so ein Fall, beziehungsweise alle der Küste vorgelagerten ostfriesischen Inseln und auch Wangerooge, ist ja keine ostfriesische Insel, sondern an der Oldenburger. Genauso verhält es sich auch im schleswig-holsteinischen Wattenmeer, dass die Tiere also immer wieder zurückkehren, aber eben nicht zentral im Wattenmeer sich befinden. Sie wissen sehr wohl, da ist dann relativ wenig Fisch. Die Gefahr bei Eisgang ist da relativ groß, nicht flüchten zu können. Und sie suchen dann die Nähe zum Nahrungsfisch und der ist eben in dem Bereich der Insel vorgelagerten See. Vielleicht nochmal eine Frage zur Aufzucht. Wenn die Säugezeit so kurz ist, nur einige Wochen, können die Jungtiere dann instinktiv jagen oder müssen sie das in der kurzen Zeit lernen? Nein, sie können es instinktiv. Okay. Ja, sie werden nicht direkt angeleitet von der Mutter. Das ist auch zum Beispiel ein solches Ergebnis dieser Untersuchung. Die Seehundmilch ist sehr, sehr fettreich. Fast 55% Fettanteil und ein Seehundmagen ist sehr, sehr klein, hat also nur einen Heulermagen oder einen Jungtiermagen, ca. 120 mm Kapazität. Und deswegen ist es so wichtig, dass sie in der Säugephase in der freien Wildbahn eben ein- bis zweimal gesäugt werden, um diese Kapazität dann aufzufüllen und damit dann innerhalb der 4 bis 7 Wochen ihr Gewicht nahezu verdreifachen. Mhm. Das Geburtsgewicht liegt zwischen 8 und 11 Kilogramm im Schnitt. Und wenn sie abgesäugt sind, wiegen sie durchschnittlich 22 bis 25 Kilogramm. Und wir versuchen, die Tiere, die jetzt aus verschiedenen Gründen verwaist sind, ähnlich aufzuziehen. Aber wir sind natürlich nicht in der Lage, eine Seehundmutter zu ersetzen. Und deswegen brauchen wir 3 bis 4 Wochen länger als die Seehundmutter. Gibt es Fressfeinde für die Jungtiere? Nein, es gibt keine Fressfeinde. Okay. Auch da ist das gleiche Potenzial. Selbst die Jungtiere sind schon die Top-Prädatoren. Ja. Wie machen Sie das dann hier bei der Aufzucht der Tiere? Milch mit 55% Fett ist ja zumindest keine Kuhmilch. Wie wird das ersetzt? Es gibt einen Spezialhersteller in den USA, der tatsächlich für Meeressäuger Milch produziert. Ah ja. Es gibt aber verschiedene andere Varianten, wie man das auch selbst nachahmen kann. Also es gibt Jungtier-Aufzucht-Milchpulver, die verschiedene Fettanteile haben von 15 bis 25%. Und der Seehund muss eben die Magensäure relativ schnell ausbilden, um Fisch verwerten zu können. Und was sich im Laufe der Jahre gezeigt hat, ist, wenn wir Hering tatsächlich durch einen Fleischwolf drehen und dann schon diesen Muttermilchersatz hinzufügen, dann erhöhen wir den Fettanteil und die energiereiche Nahrung, die der Seehund braucht. Und so haben wir relativ früh den Seehund bereits an Fisch gewöhnt, brauchen also nicht diese spezifische Zusammensetzung der Seehundmuttermilch. Und dazu noch ein paar Haferflocken zugefügt, ist ein optimales Mahl für die Seehunde. Okay. Und weil das Jungtier eben von selbst irgendwann jagen kann, müssen Sie das ihm hier auch nicht beibringen. Nein. Das ist ja praktisch. Ja, absolut. Wir haben jetzt schon ein paar Mal es von diesen Seuchen gehört und von anderen Faktoren, die zu einer Dezimierung des Seehundbestandes beigetragen haben. Mich würde allgemein nochmal der Einfluss des Menschen auf die Seehundpopulation oder das Seehundverhalten interessieren. Also ich denke, das sind ja nicht nur diese Schadstoffe, die Sie schon erwähnt hatten, sondern vermutlich eben auch Schifffahrt, irgendwie Unterwasser, Lärm, sowas. Was weiß man darüber? Mittlerweile eine ganze Menge. Was tatsächlich fatal ist, ist im Sommer diese Diskrepanz. Der Mensch kommt, um diesen wunderschönen Nationalpark und Weltnaturerbe Wattenmeer zu genießen. Und der Seehund kommt, um seine Jungtiere dort aufzuziehen. Ja. Und wir haben unglaublich viele Vögel, die auch in den Küsten- und Inselbereich brüten. Jetzt muss man versuchen, die Besucherströme so zu lenken, dass es keine harte Störungsintensität für die Bewohner des Wattenmeeres gibt. Das große Problem ist einfach dabei, dass viele Sportbootfahrer unterwegs sind, die sich ganz hervorragend verhalten, aber ganz, ganz wenige sich nicht richtig informieren, keine Seekarte haben, wo die Vogelschutz- und Robbenschutzgebiete aufgezeichnet sind, beziehungsweise die Ruhezonen und Zwischenzonen des Nationalparks, die ja ganz genau vorgeben, wo man entlang darf und die einfach nicht sensibilisiert sind für die Situation. So haben wir es immer wieder, dass zum Beispiel Kajakfahrer als absolut angenehme Naturnutzer, die ich sehr ehre, unterwegs sind, die aber schon auf weite, weite Entfernungen ein unglaubliches Störpotenzial auf Seehunde ausüben. Mhm. Ein Motorbootfahrer, der mit 20 Knoten, die er eigentlich gar nicht fahren dürfte, die ab und zu aber doch gefahren werden, nur 50 Meter von der Seehundbank parallel vorbeifährt, stört weniger als ein ruhiger Kajakfahrer, der 300 Meter entfernt von der Sandbank vorbei paddelt. Ah ja, warum? Ja, gibt es verschiedene Hypothesen. A, hat er ein relativ geringes Tempo, dass die Seehunde, also nehmen ihn auch sehr spät wahr, Geringes Tempo ist der nächste Grund, dass sie nicht genau die Richtung erkennen können oder taxieren können, die er geht, ob er vielleicht auf sie zupaddelt und eventuell tatsächlich ja auch evolutionsbedingt, dass es früher ja Fressfeinde gab, zumindest vor Norwegen ist es nach wie vor der Fall, dass also dieser Rücken und dann diese Kajakform tatsächlich die Form eines Schwertwales haben könnte. Dass sie denken, oh Gott, ja, da ist jetzt einer meiner Fressfeinde, meiner potenziellen, rein instinktiv. Dazu kommt noch, dass ein Alarmsignal der Seehunde ist, mit dem Vorderflipper aufs Wasser zu schlagen, wenn Alarm ist. Und wenn man diese kurze, kopierte Welle sich anguckt, die im Wattenmeer ist und man mit dem Kajak unterwegs ist, dann kommt man auch mal gegen eine solche Welle beim Eintauchen des Paddels. Und so produziert dann auch noch dieses optisch schwierige Teil, was dort unterwegs ist, die Geräusche, die Seehunde alarmieren. Mhm. Also das können alles Faktoren sein, die dazu beitragen. Das heißt, sie wissen aus Beobachtung, dass eben so ein Kajakfahrer unter Umständen mehr stört als der Motorbootfahrer, auch wenn es da jetzt keine hundertprozentige Erklärung für gibt. Ja, wir haben dieses Kamerasystem auf der Norderneyer Ostspitze. Das ist seit 2003 dort und ist jetzt in diesem Jahr ausgewertet worden. Und dort sind verschiedene Störfaktoren aufgenommen und analysiert worden. Wir haben dort Landstörfaktoren, also Touristen, die an die Seehundbank rangehen, die Ruhezone missachten, nur um Fotos zu machen und die Seehunde ins Wasser treiben. Wir haben Seehundausflugsfahrten, das sind mittlerweile glücklicherweise zertifizierte Nationalpark-Erlebnisfahrten. Kann man mit verschiedenen Reedereien unternehmen hier an der Küste, um sich Seehunde anzuschauen. Die Kapitäne sind geschult, sie wissen, wie es geht. Und selbst das ist bei immer passender Witterung vorausgesetzt, darauf kommen wir nachher noch, ein sehr geringer Störfaktor. Und wir haben ja private Motorboote, Segelboote, Kajakfahrer. Das sind die Sachen, die die Kamera erkennen kann. Was die Kamera nicht erkennen kann, sind Störungen aus der Luft, Überschallknall zum Beispiel oder tiefliegende Flugzeuge oder Helikopter, die unterwegs sind. Mhm. Und das Ergebnis daraus ist, dass der Hauptstörfaktor ist also relativ selten, aber wenn er dann da ist, Kajakfahrer, am allermeisten zur Flucht beiträgt, nämlich zu 80%. Na, wenn Kajakfahrer kommt, zu 80% geht das Seehundrudel ins Wasser und flüchtet. Okay. Es wurde schon mal angedeutet, dass die Seehunde sich so freuen würden, dass dann auch Kajakfahrer vorbeikommen und sie dann begrüßen. Das ist aber nicht der Fall. Seehunde, die ins Wasser flüchten, haben Panik. Ja. Es gibt also verschiedene Stufen des Stresses. Die Stresslevel sind ganz interessant zu differenzieren. Das erste ist eine nicht sichtbare Stressung des Tieres durch erhöhte Herzfrequenz, wenn irgendwas kommt. Das zweite ist die sogenannte Kopfheberate. Man kann also anhand der Anzahl der Seehunde, die jetzt sichern und gucken, was das für eine Gefahr ist, erkennen, wie hoch die Stresssituation ist. Die kann man dann prozentual einteilen. 25, 50, 75 und 100% haben wir bei der Kamera jetzt vorgenommen. Und ab einer Kopfheberate von 50% ist es schon relativ wahrscheinlich, dass auch ein Teil der Gruppe schon flüchtet. Und bei einer Kopfheberate von 100% und nicht abschwellender Gefahr, potenzieller Gefahr, flüchtet die gesamte Gruppe ins Wasser. Das heißt, obwohl der Seehund kein soziales Tier ist, reagiert dann da die ganze Gruppe quasi als geschlossenes Element und das ist kein statistischer Effekt. Nein, also es ist tatsächlich trotz des Individualstatus der Tiere so, dass sie kommunizieren. Es gibt auch agonistische Verhaltensweisen. Man beißt eben den Nachbarn ab. Also es ist schon eine Interaktion zwischen den Tieren da. Und das Interessante dabei ist, dass die Gruppe eben aus Sicherheitsgründen zusammenliegt. Also Einzeltiere finden sich zusammen, weil sie A, viel mehr sehen können, Feinde besser wahrnehmen können und B, immer einen optimalen Standort haben wollen. Ein Seehund würde sich niemals an eine Nordseite einer ostfriesischen Insel legen, weil dort vorgelagerte Sandbänke sind und er dann große Schwierigkeiten hätte zu flüchten. Mhm. Es muss also immer dieser Sicherheitsaspekt gewährleistet sein, obwohl er ein Prädator ist und da ganz locker liegen könnte, da hat er aus Sicherheitsgründen immer noch den Wunsch, schnell reagieren zu können und flüchten zu können und die gerade Ostspitzen der Inseln oder die Platen, wo auch Jungtiere zur Welt gebracht werden, liegen immer an einem Seegatt oder an einem tiefen Priel, wo die Tiere dann mit wenig Land zwischen sich und der Wasserkante liegen können, um dann schnell abzutauchen und auch wegzukommen. Mhm. Also Flachwasserbereiche werden absolut gemieden von den Tieren. Und die Seehundpopulation ist nicht in der Lage, relativ kurzfristig zu lernen, dass der Mensch ihm nicht schadet. Also so nach dem Motto, jetzt habe ich 2 Jahre hier gelegen, jetzt hat mir nie einer was getan, beim nächsten Kajakfahrer gehe ich jetzt nicht mehr ins Wasser. Das wird sich zeigen im Laufe der Zeit, aber Evolution ist nicht so einfach umzudrehen. Ja, klar. Also insofern muss man es abwarten. Das nächste, was kommen mag, da muss auch sehr aufgepasst werden, sind Kitesurfer. Eine sehr interessante Sportart, aber Hochgeschwindigkeitsdrachen nenne ich das immer so, die unterwegs sind für die Avifauna, also für die Vogelwelt der Küste. Eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit. Es sind zurzeit meines Erachtens keine Seehundbänke betroffen dadurch, weil eben gerade die Kitesurfer eben auf den Nordseiten der Inseln oder in sehr begrenzten Bereichen vor der Küste nur surfen dürfen. Aber das sind ganz neue Sachen für die Seehunde. Das kannten sie vorher noch nicht. Deswegen Motorboote oder auch die Berufsschifffahrt, das ist besonders interessant. Ein Kutterfischer fährt problemlos 10 Meter an einem ruhenden Seehundrudel vorbei und stört nicht, weil sie ganz genau wissen, da passiert nichts. Da heben sie nicht mal den Kopf. Und selbst schnelle Motorbootfahrer, wenn sie dann immer wieder vorbeikommen und nicht direkt auf die Seehunde zuhalten, haben einen sehr geringen Störeffekt. Mhm. Es ist nur wichtig, dass sie gleichbleibende Geschwindigkeit haben und nicht direkt auf die Seehunde zuschwimmen. Und was wir auch mit der Kamera festgestellt haben, ist ja nicht leider, aber es ist nun mal der Fall, dass die Tiere, die an den Ostspitzen liegen, sehr, sehr gerne Rückenwind haben. Also bei Westwind, der Hauptwindrichtung, die hier vorherrscht, können sie dann auch riechen, wenn ein Feind von Land käme. Gucken Richtung Wasser, um dort eben potenzielle Gefahr auch visuell auszumachen, können aber riechen, was von Land kommt. Haben wir jetzt Ostwind, können sie das ja nicht mehr riechen. Und dementsprechend sind sie bei Ostwind unglaublich sensibel. Mhm. Da ist selbst der normale Motorbootfahrer, zum Teil sogar die See- und Ausflugsfahrten, auch als Störfaktor einzustufen, weil sie bei Ostwind eben unglaublich nervös werden. Und die ganzen Regeln, wie dicht der Motorbootfahrer daran darf, die ändern sich natürlich nicht mit der Windrichtung. Die ändern sich nicht. Es gibt da auch keine festen Regeln. Es gibt auch keine festen Regeln bei der Zertifizierung der Nationalpark-Erlebnisfahrten, da einfach jeder einzelne Standort im Wattenmeer unterschiedlich zu beurteilen ist. Man hat zum Teil gar nicht die Möglichkeit, weiter als 100 Meter von den Tieren wegzukommen. Und dieser Effekt, dieser Lerneffekt, den wir eben angesprochen haben, der ist absolut da. Also die Tiere gewöhnen sich an immer wiederkehrende Störarten. Das ist also ganz deutlich zu erkennen, eine Art Galapagos-Effekt, der Mensch tut mir nichts und ich bleib hier ruhig liegen. Also das ist auch in den letzten 30 Jahren deutlich zu sehen. Okay. Was Sie jetzt gar nicht erwähnt haben, was mich erstaunt, ist das Thema Frachtschifffahrt oder so, aber die sind einfach zu weit weg vermutlich, oder diese großen Schiffe? Diese großen Schiffe sind ausschließlich ja außerhalb des Wattenmeeres unterwegs. Ist ganz, ganz selten. Also natürlich die Häfen Emden, Jade-Weser-Port wird ein Thema werden, Wilhelmshaven, Bremerhaven und auch Hamburg sind alles Häfen, die uns auch so ein bisschen touchieren mit ihrer Schifffahrt, weil sie ja dann entweder zwischen den Inseln oder in den Flussmündungen dann herankommen, sind aber weit genug weg von den Seehundbänken selbst und auf offener See ist ein Seehund eigentlich sehr, sehr geschickt. Und auch wenn ein solches Schiff mit 15 bis 20, 25 Knoten dort vorbeikäme, können eben die Tiere auch unter Wasser das schon hören und einigermaßen taxieren. Okay. Also insofern ist Berufsschifffahrt tatsächlich zu vernachlässigen. Spielt das Thema Fischfang eine Rolle, dass hier irgendwie zu wenig Nahrung ist für die Seehunde? Ich glaube, das spielt für die Fischer selbst eine größere Rolle als für die Seehunde, denn es gibt ja nur spezifische Fische, die die Fischer gerne haben wollen. Ich nehme da mal ganz explizit die Küstenfischer heraus, gerade die hier Garnelen oder Granat fangen vor Ort oder die kleinen Fischer. Problematisch sind tatsächlich die großen Flotten, die im offenen Meeresbereich über Jahre hinweg sehr, sehr viel gefangen haben, sehr, sehr großen Beifang hatten und damit sicherlich die Fischbestände reduziert haben. Das ist ein Faktor, der wichtig ist, aber wir sehen anhand der Populationsgröße und dem Gesundheitsstatus der Seehunde, dass sie nach wie vor ausreichend Nahrung zur Verfügung haben. Ich weiß nicht, wird in der Nordsee mit Schleppnetzen gefischt? Verfangen sich da die Seehunde drin? Es kommt vor, ist ein seltener Fall. Wir haben allerdings tatsächlich ab und zu Seehunde in Reusen, die dort ertrunken sind und auch welche, die in Netzen bereits ertrunken sind. Schlimmer als das ist schon fatal, dass mal ein Tier dort ertrinkt, aber schlimmer sind eigentlich Reste von Netzen, die über Bord gehen, findet man auch auf den Inseln sehr gerne mal. Und Seehunde, die dort hineinschwimmen, stülpen sich dieses Netz über. Diese Nylonnetze sind unkaputtbar, zumindest nicht zerreißbar für einen Seehund, der nur noch mit den Krallen versuchen könnte, das abzustreifen. Und das führt zu sehr, sehr schwerwiegenden Verletzungen und damit erdrosseln sich die Tiere dann auch. Mhm. Das ist eine höhere Wahrscheinlichkeit, als in einem Netz zu ertrinken. Okay. das Thema Seehund, Staupe hatten wir ja vorhin schon angesprochen. Ja. Das war, glaube ich, 88. Da kann ich mich noch so aus meiner Kindheit dran erinnern. Da war immer Robbensterben an der Nordsee so ein Stichwort. Das war ja wohl wirklich eine relativ starke Krise für die Seehundpopulation. Ja, richtig. Wir haben mittlerweile zwei solche Staupe-Epidemien über uns ergehen lassen müssen. Einmal 1988 und einmal 2002. Ganz interessant ist, dass die Ursprünge dieser Staupe immer im dänischen Kattegat stattgefunden haben, auf der Insel Anholt. Und deswegen war lange nicht bekannt, wodurch diese Staupe entstand. Es wurde mal taxiert, dass eventuell ausgebüxte Nerze diesen Staupe-Virus, weil auf Anholt Nerzfarmen waren, rausgebracht haben können und die Seehunde infiziert haben. Es ist aber hinterher herausgefunden worden, dass 88 Sattelrobben dieses Virus mit sich getragen haben, höchstwahrscheinlich auch dementsprechend die Verursacher dieser Epidemie waren, und 2002 sogenannte Klappmützen, auch eine Robbenart aus polaren Bereichen, die dann hier sich hier verirrt hatte und okay. die dann dieses Virus mit eingeschleppt hat. Ja. 88 hatten wir eine Seehundpopulation von ca. 2.500 Tieren in Niedersachsen und 2002 von 6.500 Tieren. Also die Hypothese, dass es anhand eines überhöhten Seehundbestandes zu einer Krankheit käme, was rein biologisch ja sinnvoll wäre, sowas zu denken, die sticht hier aber nicht. Ne? Also auch bei sehr geringem Bestand ist eine Staupe ausgebrochen und 2002 war dann auch die Oderflut. Dementsprechend ist es medial nicht so aufbearbeitet worden, aber wir haben über 4.000 tote Tiere allein im niedersächsischen Wattenmeer eingesammelt, also mehr als 50% der gezählten Population. Und das ist schon ein sehr, sehr schwerwiegender Schlag gewesen. Eine solche Staupe kann immer wieder kommen. Das kann man nicht beurteilen. Wir beobachten nur den Bestand draußen, haben oder nehmen teil an Monitoringprogrammen. Also neben den Zählflügen sammeln wir alle Totfunde, die an der Küste sind, und die werden dann von Veterinären pathologisch untersucht, um dann festzustellen, was denn überhaupt die Todesursache für ein solches Tier sein kann. Und im Moment ist der Gesundheitsstatus der Tiere absolut in Ordnung. Und diese Staupe, was ist das? Ein Virus oder? Ja, was für ein Parasit das ist ein spezifischer Staupevirus, nennt sich PDV, Phocaine Distemper Virus, der dazu führt, dass das Immunsystem geschwächt wird und die Tiere sterben an Sekundärkrankheiten, maßgeblich an Lungenentzündung. Also sowas wie AIDS, oder? Tatsächlich kann man das so sagen, ja. Wie hoch ist der Seehundbestand jetzt in der Nordsee? Oder im Wattenmeer? Also diese im niedersächsischen Wattenmeer hat das LAVIS dies Jahr 6.623 Seehunde gezählt. Man muss immer bedenken, es ist eine absolute Zahl von einer Meeressäugerpopulation. Auch wenn, wie eingangs erwähnt, sehr viele Tiere auf den Sandbänken liegen, hat man immer noch eine Dunkelziffer von Tieren, die entweder durch Störungen oder eben aufgrund ihres Nahrungserwerbs nicht auf den Sandbänken sind. Man muss also einen Korrekturfaktor addieren nach oben. Das kann man aber nicht genau beurteilen. Zwischen 1,2 und 1,5 wahrscheinlich. Und letztendlich ist wahrscheinlich das Verhältnis so, letztes Jahr haben wir so und so viele Tiere gezählt und dieses Jahr so und so viel, sagt wahrscheinlich mehr aus als diese absolute Zahl, oder? Diese Relation ist eigentlich das Allerwichtigste, man muss immer bedenken, wenn man von Gesamtpopulationen spricht und von, also eine Habitatanalyse macht, wie viele Tiere trägt denn dieses Ökosystem, muss man natürlich immer im Hinterkopf haben, dass die absolut gezählte Zahl nie die realistische Zahl ist. Ja. Und dementsprechend sind diese Hochrechnungen sehr, sehr wichtig. Ja. Und es wird aber jedes Jahr gezählt, und zwar vom Flugzeug aus. Ja, es finden 5 Zählflüge statt, 3 zur Geburten- und Aufzuchtphase und 2 zur Haarwechselphase. Also von Anfang Juni bis Anfang Juli sind die ersten 3 Flüge und dann Anfang bis Mitte August nochmal 2 weitere. Und die sind zentral koordiniert übers Wattenmeersekretariat, beziehungsweise die Trilateral Seal Expert Group macht das. Und in Niedersachsen ist das Landesamt für Verbraucherschutz dann dafür zuständig. Es starten in Niedersachsen 3 Flugzeuge zeitversetzt, parallel mit der Tide. Am besten ist immer ein Flug am frühen Nachmittag beginnend, weil dann die meisten Tiere erfahrungsgemäß auf den Sandbänken liegen. Und da es aber von Emden bis nach Cuxhaven eine 2,5-stündige Verzögerung gibt, bis die Gezeitenwelle dort ankommt, starten also diese Flüge zeitversetzt. Und bei schlechtem Wetter gibt es mal einen Ausfall, dann kann es verschoben werden. Bei Gewitter oder starken Stürmen kann eben auch ein Zählflieger draußen nicht unterwegs sein. Und diese Ergebnisse werden dann eben vom LAVIS zusammengefügt und dann besprochen. Und wie kann man sich das vorstellen? Also es ist wahrscheinlich irgendwie ein kleineres Flugzeug mit Pilot und dann ein paar Leuten, die nur zum Zählen da sind? Tatsächlich, ja. Und die gucken dann runter und machen sich einfach Notizen, auf welcher Sandbank sie wie viele Tiere gesehen haben. Ja, es gibt verschiedene Varianten des Zählfliegens. In Niedersachsen ist es so, dass neben dem Pilot 1 bis 2 versierte Zähler mit an Bord sind und man in einer Höhe von 150 Metern ungefähr die Seehundgruppen abfliegt und versucht, diese Tiere zu zählen. Ich habe das mehrfach mitmachen dürfen und habe sehr wohl den Zählern getraut, habe aber trotzdem mir erlaubt, meine Videokamera mitzunehmen, habe die Tiere abgefilmt. Das ist allerdings sehr, sehr schwierig tatsächlich, aus einem in der Kurve vorbeifliegenden Flugzeug dann gute Aufnahmen zu machen. Deswegen ist auch dieser Status quo geblieben, dass sie visuell zählen, weil sie dann eben auch Sonderfälle sehr gut erkennen können und sich nicht nur aufs Drehen mit der Kamera dann beschränken. Und Ergebnisse dann vieler nächtlicher Auszählungen dieses Videomaterials haben ergeben, dass sie also plus minus 3% liegen. Wow. Und das ist eine ganz hervorragende Leistung. In Schleswig-Holstein wird es anders vorgenommen. Dort machen sie Rasterflüge übers Wattenmeer und diese Raster werden eben fotografiert und später dann ausgezählt. Die Variante gibt es auch, heißt aber ein bisschen höher fliegen, nicht so detailliert erkennen können, was da unten los ist. Aber dafür hat man später auch beweisfähige und belastbare Daten, die man nutzen kann für wissenschaftliche Untersuchungen. Aber beide Varianten sind gut und haben eben sehr, sehr gute Ergebnisse. Irgendwie wird da ja ein ganz schön hoher Aufwand getrieben, so für den Seehund. Also ist wahrscheinlich so ein bisschen so das Symboltier für das Wattenmeer und vermutlich auch für die Nahrungskette wichtig. Oder warum ist für den Seehund der Aufwand relativ hoch? Und ich weiß jetzt nicht, wenn jetzt irgendeine Vogelart bedroht wäre, ich weiß nicht, ob man da das Gleiche machen würde. Wie schätzen Sie das ein? Ich denke, da wird auch das Gleiche gemacht. Okay, man kriegt es nur nicht so mit, oder wie? Man kriegt es nicht so mit. Also der Seehund ist natürlich ein Sympathieträger, erfüllt auch diesen Bambi-Effekt mit dem runden Kopf und den großen dunklen Augen und ist deswegen auch ein sehr, sehr beliebtes Tier. Und das ist auch unsere Aufgabe, eben die Leute zu sensibilisieren, dass wir mit den Gästen, die hierher kommen, dass die zumindest wissen, dass es ein großes Raubtier ist. Darf man heute ja kaum noch sagen, Beutegreifer wäre der richtige Ausdruck, aber Raubtier ist verständiger für viele und die Kegelrobbe ist tatsächlich ja der größte Beutegreifer Deutschlands. Mit 300 Kilogramm schafft sie sogar noch den sporadisch mal vorkommenden Braunbär, der durch den bayerischen Wald zieht. Also das ist schon ganz, ganz spannend und jeder sollte aber auch immer, wenn er draußen unterwegs ist, im Hinterkopf haben, dass diese Tiere sehr wohl sich zu verteidigen wissen und auch beißen können. Glücklicherweise, obwohl sie so süß aussehen. Also ich bin jetzt 11 Jahre hier in diesem Betrieb und da ist es zum Glück noch nie vorgekommen, dass irgendein Touristen Jungtier, was irgendwo lag, abgegriffen hat, sondern sie, also fürchten möchte ich nicht sagen, aber sind vorsichtig genug, dann entweder die Polizei oder Kurverwaltung oder uns direkt anzurufen und wir prüfen dann überhaupt, ob es sich um einen Heuler handelt. Okay. Ja, das ist also auch sehr wichtig. Hat der Seehund im Ökosystem vielleicht auch einfach eine exponierte Stellung, weil er eben ganz oben an der Nahrungskette ist und deswegen so die anderen Populationen quasi im Rahmen hält? Oder würde das sonst durch die Fischerei gemacht und ist deswegen gar nicht so wichtig? Doch, der Seehund ist sicherlich als Spitze der Nahrungskette ein ganz, ganz wichtiger Teil, auch dieser. Inwiefern aber er welche Arten kurz zu halten vermag, das kann man gar nicht beurteilen. Dafür müsste man zusätzliche Untersuchungen machen, welche Tiere nun welchen Fisch auch fressen. Es ist sicherlich eine Parallelwelt, muss man so sagen, der Fischer und der Seehund, beziehungsweise was viele Leute immer vergessen, dass wir eine sehr hohe Möwenpopulation auch an der Küste haben und die vielen Möwen noch sehr viel mehr fressen als Seehunde. Also es ist ja nun mal in einem Ökosystem der Fall, dass jeder Part sehr, sehr wichtig ist und ob er nun Spitze ist oder ein unteres Glied, wenn da was flach fällt, geht irgendwas über Kopf. Ja. Und dementsprechend ist es sehr wichtig, alles, was man jetzt in diesem Nationalpark und Weltnaturerbe hat, zu schützen. Ja. Sowas wie Wilderei gibt's hier nicht, oder? Also so hört man ja manchmal irgendwie aus anderen Ländern oder so, dass da der Wolf dann illegal geschossen wird, weil die Schäfer sagen, der frisst meine Schafe oder sowas. Passiert hier wahrscheinlich nicht, oder? Nein, denn aus Friesland kann man ja schon heute sehen, wer übermorgen zu Besuch kommt. Okay. Das ist der Festlandspruch. Wenn man dann ins Wattenmeer geht, dann kann man schon sehen, wer in einer Woche kommen wird. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor, dass das überhaupt gar keine Chance ist, unbeobachtet irgendetwas im Wattenmeer zu tun. Ja. Wenn man sich irgendwo trocken fallen ließe und dann was macht. Aber da gibt es, glaube ich, kein Interesse von irgendwelchen Leuten. Also wir haben diese Fälle nicht. Welch ein Glück, dass das irgendwie sowas in dieser Art und Weise passiert. Ja, okay. Kommen wir vielleicht nochmal auf die Aufgaben hier dieser Station zu sprechen. Wir wollen ja auch gleich noch so ein bisschen gucken, was es hier so gibt. Also wir hatten ja vorhin das Thema, dass Tiere vertrieben werden von dem Kajakfahrer, den wir angesprochen werden. Jetzt ziehen sie ja hier Jungtiere auf. Ist das so, dass die Mutter mit dem Jungtier auf der Sandbank liegt, dann kommt der Kajakfahrer, die Mutter kriegt Panik, geht ins Wasser und kommt nie wieder zurück und das ist dann das Jungtier, das hier ankommt? Oder wo kommen die Jungtiere her? Das ist eigentlich der Kern und der Ursprung, den wir hier versuchen zu analysieren. Es gibt verschiedene Faktoren, warum Jungtiere verwaisen. Es gibt kaum einen ethologischen Hintergrund, dass ein Muttertier ein Jungtier verstoßen würde. Entweder hat es letale Faktoren, die eigentlich dann kurzfristig zum Tod führen, dass die Mutter sich eventuell trennen könnte. Dann haben wir aber die Todfunde, die wir aufnehmen draußen. Es wird also kein Jungtier verstoßen, weil es nicht lebensfähig wäre, was immer wieder mal angedacht würde. Hauptursache ist wahrscheinlich tatsächlich das Wetter. Wenn wir starke nordwestliche Winde haben und dazu auch noch ein relativ hohes mittlere Tidehochwasser, dann werden die Sandbänke relativ lang überspült. Jungtiere, die jetzt zum Beginn einer Niedrigwasserphase geboren werden, müssen danach, wenn das Wasser wieder die Plate überflutet, der Mutter folgen können. Wenn das dann richtig hohe Wellen sind und das noch mit Sturm, was an der Küste auch im Sommer immer mal wieder vorkommen kann, dann haben sie kaum eine Chance, der Mutter direkt zu folgen. Mhm. Das heißt, bei schwerwiegenden Winden haben wir auch tatsächlich signifikant 2 bis 3 Tage später Jungtiere in einem Alter von 1 bis 3 Tagen, die irgendwo am Hauptdeich oder außen an den Nordseiten der Inseln angespült werden. Das ist dieser Faktor klimatologischer Art. Das nächste, das ist leider der Mensch. Der Kajakfahrer, der einmal vorbeifährt und die Mutter flüchtet, ist sicherlich sehr, sehr abträglich. Aber wir glauben nicht, dass durch eine Störung direkt diese Trennung vollzogen würde. Aber die Summe der Störungen sorgt dafür, dass allein wenn das Muttertier auf der Seite liegt, um zu säugen, sich nur auf den Bauch drehen muss, um zu sichern. Selbst dann ist diese Laktationsphase, diese Milchgabe unterbrochen. Das Jungtier bekommt nicht genügend Energie. Bei 120 Millimeter oder Milliliter Magenvolumen kann man sich vorstellen, dass diese Säugephase unbedingt notwendig ist, dass das Jungtier die Nahrung kriegt. Im schwerwiegenden Störungsfall wird die Milchgabe unterbrochen und das Tier muss noch Energie aufwenden, um hinter der Mutter herzuflüchten. Passiert das einige Male und kommt dann ein bisschen mehr Wind. Das ist also dieses Kumulieren der verschiedenen Faktoren, dann gehen wir davon aus, dass dadurch Heuler entstehen. Mhm. Ganz, ganz seltene Fälle sind nochmal Tod der Mutter, postnatal, dass sie das einfach den Geburtsvorgang nicht überlebt hat. Was früher gesagt wurde, dass irgendwelche Leute sich die Tiere aneignen, die irgendwo abgelegt sind, das ist falsch. Also Seehundmütter legen nicht wie Rehe ihr Jungtiere irgendwo hin. Es gab sogar mal Heulervermeidungsstrategien, dass man also die bloß liegen lassen soll. Wir arbeiten auch nach wie vor so, dass wir jeden Standort kontrollieren. Es kann natürlich immer sein, dass die Mutter mal für 15 Minuten im Wasser ist. Mhm. Aber auch eine satellitentelemetrische Untersuchung einer hochschwangeren Seehündin, die dann ihr Jungtier zur Welt gebracht hat, hat dargestellt, dass sie dann wirklich nicht länger als eine halbe Stunde vom Jungtier weg ist. Das Jungtier immer aber nur an den spezifischen Geburtsplatten und Aufzuchtplatten liegt. Eine Mutter würde niemals ihr Jungtier auf eine Nordseite einer Insel ablegen, weil sie da selbst gar nicht rankommen könnte. Ja. Und sie würde auch kaum ein Tier irgendwo am Festlandsdeich ablegen. Und alle Tiere, die in diese Station eingeliefert werden, werden vor Ort kontrolliert. Der Standort wird kontrolliert, das Tier wird kontrolliert. Und nur wenn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, wie es so schön heißt, festgestellt werden kann, dass die Mutter keinen Kontakt zum Jungtier aufnehmen kann und das beruht auf Gegenseitigkeit, das Jungtier da auch nicht mehr daherkommt. Also nur von Badestränden der Inseln und vom Festlandsdeich, diese Jungtiere kommen zu uns. Hier werden sie dann veterinärmedizinisch untersucht und bei schwerwiegenden Verletzungen, Bauchfellentzündungen zum Beispiel, Jungtiere mit dem offenen Nabel oder mit der Nabelschnur dran, die eben viel flüchten müssen, das entzündet sich, gibt eine Peritonitis, eine Bauchfellentzündung. Solche Tiere werden dann auch eingeschläfert. Also nur Tiere, die rehabilitationsfähig sind, wo wir wissen, wir schaffen das in diesen 2,5 bis 3 Monaten, die Tiere auswilderungsfähig zu haben, die werden dann auch hier aufgezogen. Okay. Wie lang kann denn das Jungtier, also wie schnell muss das gefunden werden, bevor es stirbt? Das ist auch ganz schwer zu beurteilen. Mhm. Es gibt Jungtiere, die direkt nach der Geburt von der Mutter getrennt werden. Das sind dann ganz hagere 8 Kilogramm Tierchen, die selbst wenn sie einen Tag, nachdem sie dann getrennt wurden, bereits angespült werden, relativ desolaten Zustand haben. Es gibt aber auch 6, 7 Tage alte, ganz propere Tiere, die dann entweder schnell gefunden werden, dann sehen sie rund aus und fit, oder tatsächlich 4, 5, 6 Tage vermutlich umherdümpeln und dann auch wie dieser eine, den ich eingangs nannte, völlig schwach, dehydriert und abgekommen dann irgendwo aufgegriffen werden. Man kann einfach den Fundort nie mit dem Trennungsort kombinieren. Das haben wir versucht durch Driftrückrechnungen, haben also, was bei Ölunfällen zum Beispiel gemacht wird, da wird ja berechnet, wie sich ein Ölteppich ausbreiten könnte. Das haben wir mal rückwärts gerechnet, dass wir also die Gezeiten und die Windrichtungen mit einkalkulieren. Es ist absolut unmöglich, 2 Tage vorher geht vielleicht noch was festzustellen, aber länger nicht. Dazu sind die Unwägbarkeiten zu groß, die Variablen, die Unbekannten zu viele, als dass man da irgendwas berechnen könnte. Insofern weiß nie einer genau, woher ein solches Tier stammt. Ne? Gut, und zu der Drift kommt ja auch noch, dass das Tier sich vielleicht in einem gewissen Umfang auch noch selber bewegt hat. Ja, Jungtiere sind eben keine passiven Teilchen, von denen man da ausgehen müsste. Eben. Und sie sind auch in der Lage, eventuell bei Niedrigwasser nochmal irgendeinen Strand anzunehmen und dort auszuruhen. Und dementsprechend ist diese Driftrückrechnung eine interessante Idee, aber auf keinen Fall irgendeine Möglichkeit, das tatsächlich einigermaßen wissenschaftlich darzustellen. Ja. Okay, und die Tiere sind dann so 2 Monate, haben Sie, glaube ich, gesagt, hier ungefähr? Ja, im Schnitt 83 Tage tatsächlich. 83 Tage, über 20 Jahre hinweg haben alle Tiere 83 Tage gebraucht. Mhm. In der Zeit versuchen Sie denen irgendwie Angst zu machen, damit sie später auch sich nicht in die Nähe von Menschen begeben oder werden die dann zahm? Wir haben eine strikte Trennung von Besuchern und Tieren, ausschließlich eine ganz kleine Anzahl von Tierpflegern und hilfsweise noch ein Zivi darf zu den Tieren raus, andere Leute nicht. Und dementsprechend gibt es sicherlich eine Prägung auf die Tierpfleger, die in Blau mit einem silbernen Eimer kommen. Mhm. Es wird aber, das ist das Interessante dabei, immer deutlicher, je älter die Tiere werden, desto größer wird bei uns auch die Beckenanlage. Also sie kriegen immer ein größeres Becken, haben mehr Freiraum und von anfangs kurzen 20 bis 30 sekündigen Magensondenfütterungen wird später nur noch ein kurzes Zuwerfen eines frisch aufgetauten Herings und dann treten die Tiere Nahrungskonkurrenz und kommen schon gar nicht mehr raus zum Tierpfleger. Und erst in der letzten Woche, kurz bevor sie wieder ausgewildert werden, das ist ganz fantastisch zu sehen, wenn man dann mit Fremden, einem Fernsehteam zum Beispiel, rausgeht, die was aufnehmen wollen, tauchen die Tiere ab und kommen erstmal nicht wieder raus, obwohl sie sich im Wasser ja sicher fühlen. Aber auf der Liegefläche bleibt dann kein Tier mehr. Also das ist ganz hervorragend funktionierend. Und da wir ja die Tiere auch optisch markieren mit Flossenmarken, die man sehen kann, können wir auch hinterher feststellen, dass also unsere Tiere nicht irgendwelche Hafenbecken anschwimmen, um da zu Menschen zu kommen, um Futter zu kriegen, sich auch nicht an den Badestrand legen, weil da irgendjemand unterwegs ist, der vielleicht einen Hering haben könnte und dann den Touristen die Matjes stehlen. Das kommt nicht vor. Die Tiere integrieren sich so weit möglich in diese Gruppe und haben dann auch eine sehr, sehr gute Überlebenschance. Okay. Und wie kann man sich diese Auswilderung vorstellen? Also vermutlich mit dem Schiff irgendwo an ruhige Sandbank oder so? Also wir verteilen die Tiere nicht dort, wo sie gefunden wurden. Ist ja aufgrund der Situation, dass es Individualisten sind, nicht notwendig, dass sie einer Gruppe zugeordnet werden und fahren an der gesamten Küste mit verschiedenen großen Booten, wo es eben die Möglichkeit gibt, mit rauszukommen, in die Nähe eines wildlebenden Rudels. Und haben dann 2 Varianten. Entweder werden die Tiere sanft von Bord gelassen vor einer solchen Seehundbank. Ins Wasser. Ins Wasser, direkt entlassen. Die andere Variante ist, dass wir an eine Sandbank heranfahren, so einen kleinen Zaun aufstellen, dort die Tiere dann hineinsetzen, dass sie sich kurz akklimatisieren. Das Boot fährt zur Seite, der Zaun wird geöffnet und dann können die Tiere sich selbst überlassen werden. Mhm. Wer ist denn der Träger hier von dieser Station, beziehungsweise wie finanziert sich die Station? Ja, der Träger dieser Station ist ein Verein, der Verein zur Erforschung und Erhaltung des Seehundes e.V. Und die Station finanziert sich tatsächlich ausschließlich aus Eintrittsgeldern und aus Spendengeldern unserer Gäste. Wir haben das große Glück, ein hohes Besuchervolumen zu haben. Unser großer Wunsch ist es nämlich auch, unsere Gäste zu sensibilisieren, dass menschengemachte Heuler immer weniger würden. Deswegen, wenn wir mit den Leuten in der Ausstellung arbeiten, sie informieren, ihnen erzählen, so müsst ihr euch verhalten, wenn ihr einen Seehund findet, dann haben wir Multiplikatoren, die draußen sind, die das auch weiterbringen können an Gäste des Nationalparks, die nicht zu uns kommen. Und diese Kombination ist einfach fantastisch. Also eine Refinanzierung durch die Gäste und gleichzeitig die Information, dass man eventuell es auch schafft, weniger Tiere zu uns zu kriegen. Was wird den Gästen dann hier geboten? Wenn sie, also an die Seehunde dürfen sie ja nicht so dicht dran, haben wir gerade gehört. Sie können sogar relativ dicht an die Seehunde ran, aber eben nur durch verspiegelte Scheiben. Die Gäste sind in einem Innenraum und können aber an der Arbeit teilhaben und die Seehunde liegen relativ flach auf den Bänken und gegen den Himmel gucken können sie bei diesen verspiegelten Scheiben nur eine zähe Masse erkennen, aber kein Mensch detailliert erkennen. Und das ist eben das Interessante dabei. Wir haben eine gute Ausstellung rund um den Seehund, über seine Sinne, über seine Lebensweise, aber auch über das Wattenmeer und die Besonderheiten des Wattenmeeres. Und ergänzt wird diese Ausstellung dann im Valuseum über verschiedene Wale, die hier bereits schon mal aufgetaucht oder auch gestrandet sind. Ein großes Pottwalskelett hängt dort und die Vogelwelt der Küste. Somit haben wir alle Parts, die wir hier bearbeiten, mit untergebracht. Und die Kombination dieser Einrichtungen und eben das Teilhaben zum Beispiel auch an den Fütterungen ist sehr, sehr interessant. Wir haben also mit unseren Zivildienstleistenden meistens sehr, sehr großes Glück. Und während der Fütterung wird dann den Gästen auch genau erklärt, wie es überhaupt zur Heulerentstehung kommen kann. Denn wir haben ja nun sehr viel mehr Jungtiere als glücklicherweise Heuler im Wattenmeer. Und was wir nun hier mit diesen Tieren machen und wie alle mithelfen können, dass sowas bestmöglich vermieden wird. Mhm. Haben Sie Lust, uns noch ein bisschen was zu zeigen? Gerne. That he's innocent while he slowly begins to mount. I know I saw him jump the fence. He was standing with the smoking gun. Looks like he'll be spending time in the same cell that he left behind. All orange suit, black boots, yeah. Why you gotta break your mind? You cross that line. Listen, I'm your friend, and I don't wanna see you lost. Yeah, in the dark, again and again and again. I'll be outside when the gates are open. Guess I'll see you then. Between two worlds. He always had a knack for life. Deception was his skill. A skill that he used all too much. Another dollar for the pain pills. Looks like he'll be spending time in the same cell that he left behind. All orange suit, black boots again. Why you gotta break your mind? You cross that line. Listen, I'm your friend, and I don't wanna see you lost. Yeah, in the dark, again and again and again. I'll be outside when your gates are open. Guess I'll see you then. Between two worlds. Listen, I'm your friend, and I don't wanna see you lost. Yeah, in the dark, again and again and again. I'll be outside where your gates are open. Guess I'll see you then. Between two worlds. Listen, I'm your friend, yeah. Between two worlds. Again and again and again. Between two worlds. Jetzt kommt also der zweite Teil dieser Episode, wo wir uns die verschiedenen Räumlichkeiten der Seehundstation angeschaut haben. Und da ist natürlich die Audioqualität nicht mehr ganz so gut wie am Anfang, insbesondere dadurch, dass in dem Teil der Seehundstation, die auch für Besucher zugänglich ist, einiges los war. Das heißt, man hört da auch Kindergeschrei und so weiter. Ich denke aber, man kann alles gut verstehen trotzdem. Wie ist denn der typische Ablauf, wenn jetzt ein Heuler gefunden wird und hier reinkommt? Sie haben vorhin schon gesagt, er wird veterinäristisch, veterinär, medizinisch untersucht. Ja. Und was passiert dann? Die Tiere werden zuerst in unsere Außenstelle ins Valoseum gebracht. Dort befindet sich eine Quarantänestation. Die Eingangsuntersuchung beinhaltet die Feststellung des Gewichtes, die Maße werden genommen der Tiere. Es wird Blut abgenommen und eine Kotprobe analysiert und daraufhin wird das Tier in eine der Quarantänen gesetzt. Und bis die Blutuntersuchungen durch sind und festgestellt und sichergestellt ist, dass diese Tiere rehabilitierbar sind, so lange verbleiben sie in der Quarantäne. Das dauert zwischen 7 und 10 Tagen und danach werden sie hier nach Norddeich gebracht, um dann in der Station aufgezogen zu werden. So, wir befinden uns in der Futterküche der Station. Hier wird tatsächlich im Frühsommer noch richtig gearbeitet. Da wird ja die Muttermilchersatznahrung angerührt und püriert und Heringe durch den Fleischwolf gedreht. Oder Fischwolf, muss man schon beinahe sagen. Und jetzt zum Herbst, die Tiere stehen alle kurz vor Auswilderung. Über die Hälfte der Tiere ist bereits ausgewildert. Dann gibt es eben nur noch puren Fisch. Das ist schockgefrorener Hering, der dann in kaltem Wasser relativ schnell aufgetaut wird. Wenn das Fisch wäre, der ein paar Stunden nur mehr auf dem Buckel hat, dann würden die Seehunde den nicht mehr anrühren. Aber wiederbeleben tun sie ihn nicht, der ist schon tot. Nein, das wäre doch zu viel des Aufwandes und dann dürften wir nicht mehr verfüttern. Wirbeltier an Wirbeltier ist nicht gestattet, das machen wir dann auch nicht. Hier sieht man auch eine Tafel, an der alle Namen der Seehunde untergebracht sind. Also jeder Seehund erhält bei uns ja eine Flossenmarke mit einer Nummer. Der Nummer ordnen wir dann aber auch einen Namen zu. Ein Teil der Finanzierung der Aufzucht wird nämlich von sogenannten Paten übernommen. Man kann also eine Patenschaft für einen Seehund übernehmen und da gehört es zum Patenrecht, auch einen Namen auszuwählen. Insofern haben wir manchmal auch ganz schön harte Namen von Captain Blaubär bis zu Buwu, ist alles Mögliche mit dabei. Normale Namen fallen dann schon hinten rüber. Aber das ist dann eben die individuelle Möglichkeit eines Paten. Und wir wissen immer genau, in welchem Becken ist welches Tier. Und für jedes Tier existieren mehrere Karteikarten, wo dann ein veterinärmedizinischer Plan drauf ist und ein Futterplan. So können wir es immer genau zuordnen. Wir haben gestern gelernt, dass ein Tiefdruckgebiet 200 Euro kostet, wenn man es benennen will. Ein Hochdruckgebiet kostet 300 Euro beim Wetterdienst. Ja. Was kostet eine Patenschaft für einen Seehund? Ja, das geht fast in dem Rhythmus weiter, weil ja ein Seehund noch viel schöner ist als ein Hochdruckgebiet, liegen wir dann bei 500 Euro. Okay. Was frisst so ein Seehund kurz vor der Auswilderung am Tag? Kurz vor der Auswilderung kriegt er gar nichts mehr. Wir sind dann so gemein, dass wir 1 bis 2 Tage vor der Auswilderung dem Tier keine Nahrung mehr zur Verfügung stellen, damit er gleich aktiv auch draußen fischen geht. Aber die Jungtiere fressen im Schnitt am Tag 2,5 bis 3 Kilogramm Fisch. Ein Seehund kann 5 bis 8 Kilogramm Fisch fressen, sollte er aber sowas gemacht haben, also wirklich mal so einen richtig tollen Schwarm gefunden haben oder richtig viel zu sich genommen haben, dann kann er aber auch 4 bis 5 Tage liegen, ohne etwas zu sich zu nehmen. Also im Durchschnitt kann man sagen, liegt es bei ungefähr 2 Kilogramm Fisch pro Tag. Das hier ist der Untersuchungsraum in der Station. Die erste Untersuchung findet ja in der Quarantäne statt oder im Valoseum und das ist auch großzügiger ausgestattet. Hier haben wir nur einen ganz kleinen Raum, der aber die wichtigsten Möglichkeiten gibt. Das Allerwichtigste ist einfach die Waage, weil wir anhand des Gewichtes die körperliche Entwicklung des einzelnen Individuums gut nachvollziehen können. Und glücklicherweise müssen wir nicht an den Tieren rumdoktern. Das Einzige, was wir machen, ist eine Vitamingabe, um sie fit zu halten. Und falls sie sich mal durch Kratzen mit einem Kollegen oder sowas verletzt haben, ist das Einzige noch hier eine Desinfektion von Kleinstwunden. Ansonsten brauchen wir gar keinen Medizinraum mehr zu haben. Sind die Tiere, die hierher kommen, soweit fit und sozusagen zu retten, dass da einfach dann nichts passiert oder können die sich hier nicht verletzen oder wieso gibt es da keine Probleme? Werden die nicht krank? Nein, tatsächlich haben wir das große Glück, dass innerhalb der ersten 7 bis 10 Tage in der Quarantäne sich eigentlich schon alles zeigt, was sein könnte. Wir haben noch keine einzige schwerwiegende Erkrankung oder ansteckende Erkrankung hier in der Station gehabt. Aber natürlich Entzündungen, Flossenentzündungen oder es kommen Tiere sogar, die zum Beispiel mal auf Wellenbrecher an den Westspitzen der Inseln geprallt sind oder vielleicht auch von einem Boot angefahren werden, die dann auch gebrochene Extremitäten haben. Das ist aber alles feststellbar in der Quarantäne und solche Tiere müssen eben, falls nicht rehabilitationsfähig, auch eingeschläfert werden. Okay. Sie hatten aber vorhin gesagt, es gibt einen Tierarzt hier, oder? Ja. Wir haben eine Tierärztin, die saisonal hier sehr, sehr viel unterwegs ist und sehr aktiv ist und jetzt zum Ende der Aufzucht nur noch eine Abschlussuntersuchung macht. Das heißt wieder erneut Blutabnahme, um auch immer sicherzustellen, dass wir keinesfalls Krankheiten in die Wildpopulation eintragen. Das ist oberstes Gebot. Hier geht kein krankes Tier raus. Und die Tierärztin, die arbeitet dann aber für die Quarantänestation und hier. Also es sind nicht nochmal zwei. Nein, wir haben eine Tierärztin, die sogar nicht nur die Meeressäuger betreut, sondern auch noch die Vogelwelt. Also das macht sie alles in Gänze. Ist auch noch eine Honorartierärztin, die eine Kleintierpraxis hat. Da wir mit dieser Seehundsaison nur über 3 bis 4 Monate im Sommer, einer Kegelrobbensaison von Januar bis März mit 0 bis 8 Tieren per anno, ihr nicht genügend Arbeit geben können, um sie dann voll zu finanzieren. Das Interessante bei den Seehunden ist, dass sie eigentlich die Energiesparer Nummer 1 sind. Also sie schwimmen im Wattenmeer umher, wissen, wo ihre Plate ist, schwimmen dann in die Nähe dieser Plate und verfallen dann in ihre sogenannte Komforthaltung, die Bananenhaltung. Das heißt, der Kopf und die Hinterflipper werden in die Luft gestreckt und so hat der Seehund eine minimierte Auflagefläche, wo er dann noch nass ist. Der Rest kann schnell abtrocknen und insofern hat er sehr, sehr wenig Energieverbrauch und so hält er sich dann so lange auf, bis der Sand unter ihm dann auch endlich abgetrocknet ist und dann fängt er an, sich auszubreiten, richtig lang zu strecken und richtig zu schlafen. Und habe ich das gerade richtig verstanden, dass die im Wasser über diese Sandbank schwimmen, warten, dass das Wasser fällt und dann sich einfach trocken fallen lassen? Ja. Genau das ist der Fall. Also sie wissen ganz genau, wo es ist. Ist auch eine Beobachtung, die wir mit der Kamera auf Norderney gemacht haben. Wenn wir so wie zurzeit starke nordwestliche Winde haben und Springtiden, werden auch die Ostspitzen der Inseln immer mal wieder überflutet, die ansonsten als Dauerliegeplatz zur Verfügung stünden. Und jetzt halten sich dort um 200 Tiere schwimmend auf und wenn dann das Wasser weggeht, dann lassen sie sich einfach nur trocken fallen. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit eine Episode mit einem Taucher, mit einem Wracktaucher, ja, und haben uns da auch ausführlich unterhalten über so die medizinischen und physischen oder physiologischen Probleme beim Tauchen. Ja. Wie schafft es das Tier in 200 Meter, wenn es wieder auftaucht, nicht die Tiefenkrankheit zu kriegen und wie speichert es die Luft? Ist da was bekannt darüber, wie das funktioniert? Ja, das ist tatsächlich bekannt. Also erstmal muss er in der Nordsee, der Seehund, nicht so tief tauchen, weil sie gar nicht so tief ist. Aber trotzdem würde er die Taucherkrankheit kriegen. Und dementsprechend haben Meeressäuger eine ganz tolle Idee gehabt. Sie haben einfach sehr viel mehr rote Blutkörperchen als der Mensch. In diesen roten Blutkörperchen wird der Sauerstoff gespeichert. Und bevor ein Seehund abtaucht, atmet er aus. Er klappt fast die Lunge zusammen. Da ist also dann keine Luft mehr drin, die dann schwierig wäre beim schnellen Auftauchen. Und Haupttiefen, die er so beschwimmt zur Jagd, sind zwischen 10 und 30 Metern. Okay, das ist ja unkritisch auch für den Mensch. Ja, absolut unkritisch. Und viel wichtiger ist es zum Beispiel bei den Pottwalen, die tatsächlich dann bis zu 3000 Meter tief runtergehen und nur 2 Stunden zur Verfügung haben, um dann wieder aufzutauchen. Und auch diese können die Taucherkrankheit kriegen, aber das ist dann das gleiche System. Eine starke Anreicherung von Sauerstoff im Blut und ein sukzessives, geschicktes Auftauchen. Panisch dürfen die Tiere nicht werden. Das ist immer das Problem dabei. Wenn sie in Panik auftauchen, kann das gleiche wie beim Mensch passieren. Krass, okay. Zur Erforschung eines wildlebenden Rudels haben wir ein Kamerasystem auf Norderney entwickelt. Das ist, läuft über ein WLAN, ist 13,2 Kilometer entfernt. Ich kann in meinem Büro die Kamera fernsteuern und hier sieht man Filme, die aufgezeichnet wurden mit dieser Kamera. In der Ruhezone 1 des Nationalparks kommt es zu massiven Störungen. Die Leute gehen immer wieder ran, nur um zu fotografieren. Es lassen sich Schiffe trocken fallen. Zum Teil wird das Anti-Fouling vom Boot gekratzt auf einer Seehundbank. Das ist was? Das Anti-Fouling, das ist ein Unterwasseranstrich des Bootes, dass sich dort keine Seepocken und Muscheln festsetzen. Und das sind alles Faktoren, die natürlich fatal sind für das Ruhebedürfnis, das gigantische Ruhebedürfnis von Seehunden. Und immer von Mai bis Oktober ist diese Kamera dort draußen aufgestellt und kann dann sehr, sehr schön diese Störungsereignisse fixieren und das vor allen Dingen dann die Reaktion des Rudels darauf. Sie haben ja vorhin von diesen Kopfheberaten gesprochen. Werden die automatisiert ausgewertet? Nein, dazu sind wir leider nicht in der Lage, da wir in einem Gezeitenbereich sind und die Seehunde von 0 Meter direkt unter der Kamera bis zu 300 Meter von der Kamera entfernt liegen. Gibt es kein Programm, was so detailliert und genau jetzt die Kopfheberate feststellen kann. Also wir haben das manuell gemacht und dann einzeln festgestellt, wie hoch die Kopfheberate ist. Der Körperbau des Seehundes. Der Körperbau ist besonders interessant. Man kann nämlich alle Einzelheiten eines Menschen wiederum beim Seehund finden. Man hat also Schulterblatt, Oberarm, Ellenspeiche und 5 Finger. Genauso ist es auch beim Becken, nur in anderen Größenrelationen. Was hier sehr gut zu sehen ist, dass Seehunde eigentlich aussehen wie ein mittlerweile verstorbener bayerischer Politiker, wo der Kopf direkt auf den Schultern saß, wenn sie jetzt ruhen oder auf der Sandbank liegen. Hier sieht man aber deutlich, dass es eine S-förmig gebogene Wirbelsäule ist. Und ein Seehund muss sich nicht bewegen, um dann plötzlich 20 bis 30 Zentimeter nach vorne zu schießen. Nur diese Halswirbelsäule ermöglicht das. Und deswegen ist es ausgesprochen gefährlich, überhaupt mit einer Hand in die Nähe eines Seehundes zu kommen. Denn bevor er flüchtet oder irgendwas macht, wird er versuchen, sich zu wehren. Und er hat eben Prädatorengebiss, was sehr schmerzhaft wirken kann. Vielleicht ganz kurz als Erklärung für unsere Hörer. Also wir sehen hier ein menschliches Skelett in der waagerechten und darunter ein Seehundskelett, sodass man den Knochenbau direkt vergleichen kann. Genau, und für unsere norddeutschen Hörer, der Politiker ist Strauß, ne? Er sollte es sein, ja. Genau. Seehunde sind in der Lage, mit ihrer Zunge den Salzgehalt, also die Salinität des Wassers festzustellen. Und sie wissen auch ganz genau, in welcher Salinität ihr beliebtester Speisefisch unterwegs ist. Und insofern haben wir eine Geschmackslandkarte in dieser Ausstellung integriert, die darstellt, wo der Seehund dann anhand der verschiedenen Salzgehalte des Wassers auch jagend unterwegs ist. Und telemetrische Untersuchungen haben gezeigt, dass Tiere ohne weiteres sowohl von Niedersachsen als auch von Schleswig-Holstein mal nach Helgoland rüberschwimmen, dort sich ein bisschen ausruhen und von dort aus wiederum 50 bis 80 Kilometer Kreise ziehen, um dort dann fischen zu gehen. Also es sind schon sehr, sehr große Reichweiten, die Seehunde haben. Dann kehren sie aber auch meistens an ihren Ursprungsort, an ihre ursprüngliche Liegeplatte wieder zurück. Wie schnell kann so ein Seehund schwimmen unter Wasser? Also er hat eine normale Durchschnittsgeschwindigkeit von circa 15 bis 18 Stundenkilometern. Er kann aber 34, 35 Stundenkilometer schnell werden. Also die Beckenanlage ist besonders strukturiert hier in Norddeich. Nachdem sie aus der Einzelkabine in der Quarantäne gekommen sind, werden die Tiere in kleinen Gruppen in sogenannten Aufzuchtbecken unter Dach gehalten. Dort sind noch Rotlichtlaternen, sodass wir den Wärmehaushalt der Jungtiere einigermaßen gleich halten können. Ansonsten legen wir großen Wert darauf, dass die Tiere immer der Außenwitterung auch ausgesetzt sind, weil sie ja später in der freien Wildbahn wieder sich zurechtfinden sollen. Und die Becken werden auch mit der Größe der Seehunde immer größer. Der Erstanspruch der Jungtiere ist ausschließlich, ins Wasser gehen zu können, um sich zu lösen. Das heißt, nach der Fütterung dürfen sie 5 Minuten schwimmen und werden dann nur an Land gehalten, um eben so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen. Danach kommen sie in das sogenannte mittlere Becken, das Freischwimmerbecken. Das hat nur eine Tiefe von 90 Zentimeter, werden die Seehunde in einer Kleingruppe gehalten. Die Tierpfleger können den Fisch spezifisch zuordnen. Und wenn die Tiere dann gezeigt haben, dass sie fit sind, dort schwimmen können, dann kommen sie in das erste Auswilderungsbecken. Das hat schon eine Tiefe von 1,80 Meter. Hier können sie ordentlich Muskeln trainieren, werden nur noch zum Teil per Hand gefüttert. Der meiste Fisch wird schon nur noch ins Wasser geworfen und sie arbeiten dann in Nahrungskonkurrenz zu ihren Kollegen, die da mitschwimmen. Und dann werden sie sukzessive in die nächsten Becken gebracht. Das sind dann Beckenvolumina von 300 Kubikmetern, 2,50 Meter, 2,80 Meter Tiefe, wo sie dann richtig schwimmen können. Wir arbeiten hier nur mit Salzwasser. Über eine Pipeline von der Nordsee befüllen wir ein 500 Kubikmeter Wasserreservoir. Keine Chemikalien, deswegen im Sommer auch sehr schwerwiegende Algenbildung, was manche Besucher denken, dass dann hier karibische Verhältnisse wären. Jetzt haben wir sie fast, man kann schon unter Wasser gucken, im Sommer ist das nicht unbedingt der Fall. Und das Beckenwasser wird 10-mal am Tag komplett gefiltert. Und wenn wir an die Seehunde dann ran wollen, laufen wir nicht mit Keschern hinterher, sondern wir nehmen ihnen einfach das Wasser weg. Wir lassen also die Becken ab, können dann die Tiere, die am Boden liegen, greifen. Dann werden sie verwogen, eventuell eine Blutabnahme gemacht, eventuell dann in ein nächstes Becken versetzt, weil sie fit genug sind. Und dann werden die Becken wieder mit neuem, frischen Seewasser befüllt. Dass die Tiere hier nicht trainieren können, im Seegang zu schwimmen, ist später bei der Auswilderung kein Problem. Nein, das ist überhaupt gar kein Problem. Wer schon mal tauchen war, weiß, dass die Welle eigentlich nur an der Oberfläche ist und unter Wasser nicht so harte Strömung ist. Und die Strömungsverhältnisse in den Seegatten und Prielen, die können wir hier fast nachvollziehen. Das sieht man jetzt hier nicht an der Oberfläche, aber da unten herrscht eine gigantische Strömung, weil wir ja so häufig das Gesamtwasser über eine Filteranlage umwälzen. Also es ist genug Trainingsmöglichkeit für die Tiere da. Nachdem man die Beckenanlage gut einsehen konnte, befinden wir uns jetzt in den Arbeitsbereichen der Station. Die sind fast genauso groß nochmal wie die Beckenanlage selbst. Besteht aus einem Frischseewassertank mit 500 Kubikmeter Fassungsvermögen, einer großen Filteranlage mit Eiweißabschäumer. Das ist ein 6 Meter tief in den Boden eingebautes System, dass wir also durch die Erdanziehungskraft das Wasser aus den Becken herausholen können und dann filtrieren und dann mit Pumpenkraft wieder zurück in die Becken zurückschieben. Das heißt, Sie filtern da aber nicht das raus, was natürlicherweise in Nordseewasser drin wäre, sondern die Verschmutzungen, die durch die Seehunde hier logischerweise in hoher Konzentration reinkommen. Wir filtern tatsächlich auch das, was in der Nordsee ist. Also ein Teil der Algen, minimal, kann mit rausgefiltert werden und die Sedimente werden mit daraus gefiltert. Aber eben gerade die Hinterlassenschaften der Seehunde müssen aus dem Becken raus, damit wir also keine Eutrophierung des Salzwassers haben. Und hinter uns befindet sich die Kühlkammer oder Gefrierkammer. Ursache des Ganzen, da befindet sich nämlich immer bis zu 5 Tonnen Hering drin und ein paar andere leckere Appetithäppchen für die Seehunde, die schockgefrostet zu uns gebracht werden und mit denen wir dann die Tiere aufziehen. Sind das die gleichen Tiere, die wir auch essen, oder ist das irgendwie eine andere Qualität? Nein, das sind tatsächlich die gleichen Tiere, aber eine ganz bestimmte Größe. Wir haben also kleinere Fische. Im Gegensatz zu Menschen freuen wir uns immer, wenn wir relativ kleine bekommen. So können wir schon mittelalte Jungtiere gut versorgen mit ganzem Fisch. Und die Maximalgröße unserer Fische beträgt so 22 bis 23 Zentimeter. Da ist der Seehund ohne weiteres in der Lage, die so im Ganzen runterzuschlucken. Ganz spezifisch ausgerichtet ist dieser Raum, unser Sektionsraum mit einer Spezialliegefläche, dass also diese torpedoförmigen Körper von Seehunden oder Schweinswalen oder Delfinen gut zu handeln sind. Hier kommt ein Veterinärteam her vom Landesamt für Verbraucherschutz und seziert die Tiere im Rahmen eines Monitoringprogrammes, dass wir also bei frischtoten Tieren, die man noch gut sezieren kann, feststellen können, was denn tatsächlich die Todesursache bei diesen Tieren ist. Und nur um das klarzustellen, da geht es um Tiere, die tot gefunden werden. Es ist nicht so, dass hier irgendwie während der Aufzucht zigweise Tiere sterben, nur damit die Hörer da keinen falschen Verdacht schöpfen. Nein, eine zweite Aufgabe ist ja neben der Aufzucht auch dieses Monitoring-Programm durchzuführen. Und unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter kontrollieren nicht nur die Lebendfunde, die draußen da sind und liefern sie gegebenenfalls zu uns ein, sondern sie sammeln auch Todfunde. Stark verweste Tiere werden direkt zur Tierkörperbeseitigungsanstalt gebracht und eben relativ frisch tote Tiere, die im Wattenmeer aufgefunden werden, die kommen dann zu uns, werden eingefroren und dann in Etappen von Veterinären untersucht, sodass wir auch von den natürlich draußen verstorbenen Tieren einen Überblick haben, was denn die Haupttodesursache dort sein kann. Und was wären die Haupttodesursachen? Haupttodesursache ist tatsächlich Bauchfellentzündung, also durch vieles Flüchten, durch Robben, über Muschelbänke, über Müll, alte Flaschen, Dosen und so weiter, was alles auch an den Stränden leider zu finden ist, reißt dann immer wieder der Nabelbereich auf und das führt zur Bauchfellentzündung. Das weitet sich aus und diese Tiere sterben dann draußen. Das zweite ist tatsächlich Tod durch Ertrinken in Netzen oder Reusen. Und das dritte ist von Tieren, die Lungenwürmer haben. Lungenwürmer haben fast alle, aber bei manchen Tieren reicht eben die Konstitution nicht aus, um mit diesen Lungenwürmern fertig zu werden. Und die Tiere atmen dann sehr, sehr viel Luft in ihr Gewebe ein, können dann nicht mehr richtig tauchen, können sich nicht mehr richtig ernähren oder bekommen als Sekundärkrankheit dann eine Lungenentzündung und versterben daran. Das sind die Haupttodesursachen. Sie haben jetzt mehrmals den Begriff Forschung und auch Wissenschaft und wissenschaftlich erwähnt. Arbeiten Sie hier dann mit Hochschulen zusammen oder sind das Forschungsdinge oder wissenschaftliche Arbeiten, die Sie hier quasi allein ausführen? Nein, wir haben verschiedene Arbeiten selbst initiiert, aber suchen natürlich immer den Kontakt A zu den Kollegen in den anderen Wattenmeer-Anrainerstaaten. Schleswig-Holstein hat das Forschungs- und Technologiezentrum Westküste. Wir tauschen Daten aus. Wir gehen sehr transparent auch mit unseren Daten um, damit man tatsächlich auch einen Gesamtüberblick über die Population im europäischen Wattenmeer haben kann. Aber genauso arbeiten wir auch intensivst mit der Tierärztlichen Hochschule in Hannover zusammen. Von der Blutprobenentnahme bis zu einzelnen Stichproben, die auch dorthin geschickt werden, wird dort auch am Seehund veterinärmedizinisch geforscht. Ich kann mir vorstellen, dieser Versuch des Rückrechnens über die Strömungen ist bestimmt auch was Hochschulen interessieren könnte oder hätte können. Hätte können, haben wir allerdings tatsächlich direkt mit dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie gemacht. Das ist im Rahmen einer Forschungsarbeit, die wir selbst machen. Und wir waren nicht dazu in der Lage, mit unseren Rechnern und unseren Datenvolumina sowas selbst zu machen. Und dementsprechend suchen wir dann die Hilfe und Unterstützung auch bei den Profis. Genau, daher die Frage mit der entsprechenden Rechnerleistung und so, ja. Genau. Also in der Umweltbildungsarbeit gehen wir sehr, sehr gezielt auch ins Wattenmeer. Wir bieten eine Wattwanderung XXL Weltnaturerbe auch an. Und wenn man richtig schlechtes Wetter hat, dann geht es im Rahmen eines Projektes Stranddetektive. Wir gehen nur kurz ins Watt, nehmen eine Forke mit und graben so einen Kubikdezimeter Watt mal um, um den beteiligten Schülern meistens darzustellen, wie hoch doch die Lebensqualität vieler Organismen im Wattenmeer ist. Und hier haben wir die Chance, unter Binokularen und Mikroskopen das Ganze zu digitalisieren. Das wird über einen Beamer an die Wand geworfen und die ganze Klasse kann dann sehen, was für Lebewesen im Watt sich aufhalten. Das ist auch die Nahrungsgrundlage ja für diesen gigantischen Vogelzug von 10 bis 12 Millionen Zugvögeln per anno oder zweimal per anno, Frühjahr und Herbst ist. Und wenn wir das hier analysieren, wird parallel das auf einer DVD aufgezeichnet, sodass die Lehrer dann die Chance haben, das im Unterricht später nochmal zu rekapitulieren. Und die Niedersächsische Wattenmeer-Stiftung hat sich hier maßgeblich beteiligt. Also wir haben immer wieder die Chance, solche interessanten Projekte auch der Umweltbildung dann mit Unterstützung von Stiftungen durchzuführen. Ist interessant, was da heute die moderne Technik erlaubt. Ne? Als ich in der Schule war, Ihnen geht es wahrscheinlich genauso. Da waren solche Sachen unbezahlbar, wenn man sowas versucht hätte. Und heutzutage kostet sowas ein paar tausend Euro, vielleicht auch ein paar zig, ich weiß nicht so genau, wahrscheinlich nicht. Und damit ist das erledigt. Ne? Faszinierend. Ja, also vom optischen Gerät bis zu Mikroskopen haben wir mittlerweile eine so gute Ausrüstung, dass wir also wirklich auch vielen Gästen das besser vermitteln können, was vorher nur in einer kleinen Gruppe im Watt möglich war und vielleicht mit einer kleinen Becherlupe noch ein bisschen verschärft werden konnte, ist heute alles ohne weiteres möglich. Genauso auch eine Fernglasausstattung der Gäste, wenn wir Seehund-Ausflugsfahrten begleiten. Wir fahren also mit verschiedenen Reedereien raus, weil wir auch wissen, dass nicht jeder Gast an der Küste zu uns kommt, versuchen wir auch ein bisschen auszuschwärmen, um dann mitzuteilen, wie man sich draußen verhalten soll. Und dort versorgen wir die Gäste auch mit Ferngläsern, sodass sie dann auch trotz vernünftiger Entfernung zu einem Seehundrudel sehr gut erkennen können, was denn da drauf los ist. Ja. Okay, dann danke, Herr Linau. Ja, sehr herzlich gerne. Damit sind wir mit dieser Episode am Ende. Auch nochmal hier sozusagen aus dem Off. Und ganz herzlichen Dank an Herrn Linau. Das war ein super interessantes Gespräch. Und Herr Linau hat extra auch noch kurzfristig Termine für uns verschoben, damit wir das Gespräch noch ein bisschen ausdehnen konnten. Also war echt super, hat uns riesen Spaß gemacht. Danke auch euch allen da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Jetzt gibt's nochmal Musik, wie auch schon in der Mitte, ein Stück von Chester Bey. Said I think you're crazy, but that's why I like you, man. I know you woke up early, but you still sit in my master plan. Buy a keg, get a beer, go outside and grab the keys, smoke some butter, some of it. I'll drink sweet rays. Ole, ole. We strap the shoes upon our feet as we make our way to Water Street, and it's getting late, but here we'll stay. Forget about the consequences. Fine tomorrow morning.